Halleluja. Halleluja. Ich habe wirklich den Eindruck, wir sollen uns wirklich in diesen Sturmwind des Heiligen Geistes stellen. Das heißt, wir sollen wirklich uns positionieren dafür, dass er uns übernimmt. Weißt du, diese Schule hier, die Glory Life Schule, nennt sich Schule für übernatürliche Weltveränderer. Ich sage dir, du kannst diese Welt nicht übernatürlich verändern ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und wie kommst du zur Kraft des Heiligen Geistes? Ganz einfach, indem du dich der Person des Heiligen Geistes hingibst. Indem du dich der Person des Heiligen Geistes auslieferst. Indem du sagst, okay, Heiliger Geist, komm mit deinem Sturmwind über mich. Oh, erfasse mich. Erfasse mich. Oh, komm, streck dich aus, streck dich aus. Hier heute Abend und der Heilige Geist möchte wirklich mit seiner Kraft Durchbruch in deinem Leben bringen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist eine Kraft zum Durchbruch. Und es sind Personen heute Abend hier live, aber auch über Livestream einige. Und es ist so, angesichts von schwierigen Umständen, weißt du nicht, wie du aus deiner eigenen Kraft durchbrechen sollst. Aber indem du dich dem Heiligen Geist hingibst, wird Kraft zum Durchbrechen in dir freigesetzt. Und Kraft zum Durchbrechen kommt auf dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Komm auf jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der das jetzt braucht. Herr. Komm mit der Kraft zum Durchbruch, Herr. Komm mit der Kraft zum Durchbruch jetzt, Herr. Oh. Kraft zum Durchbruch, Herr. Oh, oh, das sind Umstände, familiäre Umstände. Der Heilige Geist möchte mit Kraft kommen zum Durchbruch. Oh, das sind Umstände, finanzielle Umstände. Der Heilige Geist möchte mit Kraft zum Durchbruch kommen. Oh, das sind Umstände, geistliche Umstände, dämonische Umstände. Und der Heilige Geist möchte mit seiner Kraft zum Durchbruch kommen. Halleluja. Stell dich in sein Bild. Pass auf, wenn du merkst, jawohl, der Heilige Geist ist bei mir da dran und er möchte wirklich da durchbrechen. Dann einfach ganz schnell, komm einfach ganz schnell hier nach vorne, stell dich einfach hierher. Und ich glaube wirklich, dass die Kraft des Heiligen Geistes dich durchfüllen wird heute Abend. Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen. Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Kraft zum Durchbruch. Oh, in Jesu Namen. Kraft zum Durchbruch. In Jesu Namen. Shakaramando Korabasanda Karamando Korabasanda da da da da. Kraft zum Durchbruch. Oh, Kraft zum Durchbruch. Shakaramanda Karamando Koradanta Kanda da da da. Kraft zum Durchbruch. Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch. Oh, Durchbruch. Geist. Oh, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Oh, mehr, Herr. More, Lord. Jesus. Oh, more, Lord. Oh, more, Lord. Jesus. Oh, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Oh, Kosche, Karamanda, Karalabasanda, da, da, da. Oh, Shekara Namando Korabasana na na na na. Oh, Sekara na na na na na na. Kraft zum Durchbruch. Oh, Kraft zum Durchbruch. Oh, Power. Jesus. Jesus. Halleluja. Oh, Kraft zum Durchbruch. Gib dich einfach dem Heiligen Geist hin. Gib dich dem Heiligen Geist hin. Wenn du hier im Raum bist, gib dich einfach dem Heiligen Geist hin. Also, da ist Kraft zum Durchbruch. Kraft zum Durchbruch. Kraft zum Durchbruch. Wow, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Einige sind hier heute Abend und du wünschst dir Kraft zum Durchbruch für Menschen um dich herum. Evangelistischer Durchbruch. Durchbruch für Zeichen und Wunder. Kranke, die gesund werden um dich herum. Dämonen, die ausfahren um dich herum. Kraft zum Durchbruch um dich herum. Kraft zum Weitergeben. Oh, empfang es. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Shakarabasanda karara. Hekarabasanda karara. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer möchte noch Kraft zum Durchbruch? Evangelistischen Durchbruch. Halleluja. Oh, Jesus. Kraft zum Durchbruch. Oh, Jesus. Power, Jesus. Power, Power, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kraft zum Durchbruch. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns dem Heiligen Geist hingeben. Er ist hier, er ist am Wirken. Oh, Shekaramando Korabasanda. Bekommen für dein Leben. Kraft, um Klarheit zu bekommen für dein Leben. Da ist Kraft für Klarheit, für Führung in deinem Leben. Wenn das betrifft, komm ganz schnell hierher. Halleluja, in Jesu Namen. Oh, Jesus, da ist es. Jesus, Klarheit. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Klarheit. Klarheit. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns mal dem Heiligen Geist die Ehre geben. Halleluja, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, Herr, für deine Kraft, Herr. Wir danken dir, Herr, ohne dich können wir nichts tun, aber mit dir können wir alles, alles, alles, alles, alles. Lass uns nochmal alle unsere Hände ausstrecken und lass uns das alles zusammen nochmal singen. Alle Ehre dir. Oh, alle Ehre dir. Alle Ehre dir. Alle Ehre dir. Heiliger Geist, wir danken dir, Herr, dass du die Kontrolle über unser Leben hast. Wenn du sie ihm noch nicht gegeben hast, dann gib ihm jetzt die Kontrolle über dein Leben. Halleluja. Wir danken dir, dass du die Kontrolle übernommen hast über diesen Abend, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du die Kontrolle übernommen hast über jeden Einzelnen, der sich dir hingegeben hat in diesem Raum, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns Klarheit gibst, Herr, aus deinem Wort, Herr, aus deinem Geist, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Wir wollen nichts anderes sein als das, was wir durch dich sind, Herr. Herr, wir wollen nichts anderes repräsentieren als dich, Herr, als dich, Jesus, als dich, unseren Gott, als dich, unseren Vater, als dich, Heiliger Geist. Und wir unterordnen uns deiner Herrschaft, wir unterordnen uns deinem Wirken. Wir unterordnen uns dir, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir lieben dich. Oh, sag ihm, dass du ihn liebst. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh. Oh. Wir lieben deine Gegenwart, Herr. Wir lieben deinen Sturmwind. Und wir lieben das sanfte, zarte Sausen. Leise Wehen, vor dem Elia sein Gesicht verhüllt hat. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke. Danke. Oh, wir lieben dein Wirken, Herr. Wir lieben deine Wunder, Herr. Wir lieben deine Zeichen. Wir lieben deine machtvollen Taten, Herr. Aber am Ende, Herr, lieben wir vor allem dich selber, Herr. Dich. Dich, unseren Herrn, unseren König, unseren Liebhaber, unseren besten Freund, unseren Helfer, unseren Retter. Unseren König, unseren Gott, lieben dich, lieben dich. Halleluja. Danke. Oh, danke. Lieben dich. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Seine Gegenwart ist hier. Er spricht zu uns. Und jetzt wird er zu uns reden durch sein Wort, durch ein wunderbares Gefäß, prophetisches Gefäß, einen wunderbaren Mann Gottes, Sohn Gottes, wunderbaren Freund von uns, Halleluja, seit einigen Jahren schon. Wir freuen uns total, dass Thierry Kopp heute Abend in unserer Mitte ist. Er hat wieder ein neues Buch mitgebracht, er schreibt ständig Bücher, Halleluja, weiß den Herrn. Er will uns gleich was dazu sagen. Lass uns einfach mal unseren wunderbaren Freund Thierry Kopp ganz herzlich willkommen heißen. Come on, lasst uns ihm einen Applaus geben. Lasst uns dem Herrn einen Applaus geben für dieses wunderbare Gefäß, durch das wir schon so viel empfangen haben und heute Abend empfangen werden. Halleluja, Thierry, herzlich willkommen in unserer Mitte. Mikrofon für ihn bitte. Halleluja. Amen. Schönen guten Abend zusammen. An alle, die hier sind und alle, die live sind. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Herzlichen Dank an Pastor Georg und Irina. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Es ist wirklich eine Ehre, hier zu sein, weil hier ist nicht nur das Wort, ist auch der Geist. Und es ist nicht nur der Geist, ist auch das Wort. Und das bringt Gleichgewicht und es bringt Stabilität in Ihr Leben. Und ist Freiheit hier im Geist, findet man nicht überall. Und ist wirklich ein Segen. Ich bin selber ermutigt worden heute Abend. Ich hoffe, ihr auch. Okay. Wart ihr da übrigens? Seid ihr auch ermutigt worden heute Abend? Amen. Halleluja. Gott ist der, der uns ermutigt. Amen. Ich möchte anfangen mit Gebet. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, für jede Einzelne, die hier ist. Und ich bete, Vater, dass du heute Abend fließt durch mich, dass dein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erde. Und dass jeder Einzelne kriegt, was du für ihn vorbereitet hast. Ich danke dir, dass auch vielleicht ein prophetischer Mantel oder etwas freigesetzt wird heute Abend, auch auf Leute. In Jesu Namen. Amen. Was ich auf dem Herzen habe heute Abend, ist ein bisschen über mein Leben zu reden, wie mich Gott berufen hat. Weil ich glaube, es wird viele Leute helfen, weil ich sehe manchmal, wenn man im Prophetischen ist, man versteht sich selber nicht. Man funktioniert und man versteht sich nicht und dann irgendwann fängt man sich an zu verstehen, weil Propheten sind manchmal andere Leute. Sind manchmal, die passen nicht in einen Rahmen rein, oft, ja. Sie passen nicht in Schablone rein. Weil Gott hat uns, hat die Leute so geschaffen, damit sie manchmal Strukturen zerbrechen, die nicht von Gott sind, die menschlich sind. Und wie gesagt, manchmal versteht man sie nicht, versteht man sich selber nicht, weil oft der Feind greift uns an mit Ablehnung. Ich glaube, es ist eine von der Hauptwaffe, wie der Feind benutzt gegen den Prophet, die Person, die berufen ist als Prophet. Weil wenn du dich nicht angenommen fühlst, hast du viele Probleme. Und ich habe mich nicht angenommen gefühlt und dann gibt es zwei Reaktionen, wenn man abgelehnt ist. Oder manche Leute, die versuchen alles zu machen für andere, nett zu sein mit anderen Leuten. Oder andere sagen, die können mich, wie sagt man das, wie könnt ihr das ausdrücken auf Deutsch? Ist mir egal, was die Menschen denken, ich lebe, wie ich will. Und so war ich. Das war meine Reaktion. Ist egal, was die Menschen denken, ich lebe mein Leben, liebt mich nicht und so weiter und so weiter. Und ich kann mich erinnern, einmal ist ein Prophet auch gekommen und ich war schon im Dienst damals. Oh, Entschuldigung, ich habe mein Buch vergessen. Ich habe mein letztes Buch im Geistleben. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe nicht viel dabei, aber ich kann das bestellen auf meiner Seite hmtransformation.com. Immer der Pastor segnen, weil er hat Einfluss. Und wenn er gesegnet ist, wird er mehr Einfluss haben. Versteht ihr? Ist, ja. Und ich habe viel unter Ablehnung gelitten. Und ich kann mich erinnern, sogar bei der Predigt, das hat mich immer noch geprägt am Anfang vom Dienst, diese Ablehnung. Und wenn Leute manchmal aufgestanden sind und nicht in der Predigt geblieben sind, habe ich gedacht, oh, habe ich was falsch gemacht oder was ist jetzt los? Und manchmal, man hat auch Widerstand. Wenn Gott spricht zu dem Prophet, er sagt, ich mache deine Stirn hart, ich werde meine Worte in deinen Mund machen und ich werde deine Stimme hart machen. Es ist ein Widerstand, es ist ein Kampf, es ist an der Front, es ist Krieg. Und wir sind wirklich in einem Krieg. Und da soll uns auch bewusst sein, dass wir uns in einem Krieg befinden und es ist ein geistlicher Krieg. Und der Feind wird alles benutzen, alle Schwachheiten, alles Mögliche, was wir in unserem Leben noch haben. Und deswegen muss ein Prophet geläutert sein. Aber da werden wir tiefer darüber reden. Und da habe ich viel Ablehnung gehabt und manchmal, die Leute sind gegen mich gegangen und so weiter. Und dieser Prophet kommt, hat gesagt, Thierry, es ist nicht dich, wie die Leute ablehnen. Es ist Christus in dir. Es ist die Botschaft, wie du bringst, wie die Leute nicht annehmen. Nimm es nicht persönlich. Das ist ganz wichtig, wenn ihr in prophetischen Berufen seid. Nehmt die Angriffe gegen euch, außer wenn ihr Fehler macht. Okay? Das ist was anderes, weil ihr, wenn ihr Fehler macht, ist gut, wenn wir Leute haben, die uns zurechtweisen, weil da kann man etwas lernen. Wenn es positive Kritik ist, ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist 40 Jahre im prophetischen Dienst, ist wirklich mein Freund, wir rufen jede Woche an, er spricht in mein Leben, ich sprich in sein Leben. Wir sprechen uns gegenseitig im Leben und das hilft mir. Und manchmal sagt er Sachen, die ich nicht hören möchte, aber die ich brauche. Weil Gott sagt uns nicht, was wir hören möchten, er sagt uns, was wir brauchen. Weil manchmal ist man so beschäftigt, auch zum Beispiel, wenn man im Dienst ist, mit der Arbeit, mit alles, dass alles gut geht, mit Mitarbeit und so weiter, dass man das Wichtigste und das Wichtigste vergisst, ist Gott. Und man kann ganz schnell eine Martha sein, statt eine Maria. Ganz schnell. Und ich verstand mich nicht richtig und dann war ich auf Bibelschule, war sehr interessant und ich kann mich erinnern, war Gemeinde. 600 Leute, glaube ich, war es damals. Und damals hat man noch Schuhe gehabt mit Eisen drunter, wisst ihr? So hinten und vorne. Die ältere Generation kennt das. Die Junge hat was gelernt. Ich weiß nicht, ob es für Krach zu machen oder ob das die Schuhe sich nicht ausnutzen, aber es war so. Und dann, das erste Mal, dass ich prophezei in der Gemeinde, ich habe oft prophezei in der Bibelschule, aber in der Gemeinde, für alle Leute, war ein Fasten und ein Gebettag. Und da war Karl auf dem Boden. Und auf einmal habe ich den Eindruck, dass Gott zu mir spricht. Und ich gehe nach vorne und stehe auf, tak, tak. Sage ich, oh je, es fängt gut an. Faste und Gebet, total stille, denke ich, oh jo. Und dann gehe ich nach vorne und gehe zum Pastor und sage, Pastor, ich glaube, ich habe ein Wort. Sagte, ja, was ist das? Ich sage ihm, sagte, ja, sag's. Und dann nehme ich das Mikrofon und fange an zu reden. Und auf einmal steht ein Mann auf und sagt, wenn du unterscheiden kannst, zwischen Guter und Böse wirst du wie mein Mund sein. Und ich war da. Und der Mann setzt sich wieder. War nicht so im Protokoll. Aber, und ich war da. Der Pastor sagt, ja, Professor, ich habe das Mikrofon gegeben, ich bin wieder an meinen Platz gegangen. Ja. Und auf der Bibelschule, wo ich war, sie haben nicht gesagt, ja, du bist zu dem oder zehn und zehn berufen. Irgendwo ist gut, aber irgendwo ist nicht gut. Irgendwo ist gut, weil wenn man zum Beispiel vielleicht heute Abend, ich mache das auch nicht, wenn ich sehe eine Berufung auf jemanden, ich werde nicht sagen, du bist berufen als Prophet, Evangelist oder so. Ich gehe zum Pastor und sage es dem Pastor und frage den Pastor, ob ich das sagen darf. Man braucht viel Weisheit im Prophetischen. Warum? Weil morgen, wenn ich jetzt sage, ja, du bist berufen als Prophet, morgen gehe ich zum Pastor und sage, Pastor, Gott hat mir gesagt, du musst so und so machen und so machen und so machen. Und deswegen braucht man Weisheit. Im prophetischen Dienst ist ganz wichtig, Weisheit zu haben. Manche Sachen muss man sagen, manchmal Sachen soll man nicht sagen. Andere Sachen soll man durchbeten in der Fürbitte. Okay? Und sensibel sein, können die Leute empfangen oder nicht empfangen. Und manchmal muss man Sachen sagen, obwohl dass man weiß, dass die Leute nicht empfangen werden. Wenn Gott die Propheten geschickt hat, hat er gesagt, sie haben Ohren, sie hören nicht und sie haben Augen und sie sehen nicht. Sie werden nicht hören und Gott hat sie trotzdem geschickt. Manchmal, es ist so. Und da muss man sensibel sein für den Heiligen Geist. Viele Leute, heute sieht man in Gemeinde mehr Propheten und mehr Apostel als alles andere. Weil die Leute haben oft ein Problem mit Identität und sie suchen ihre Identität in den Dienst. Aber dein Dienst ist nicht deine Identität. Deine Identität ist in Christus. Der Dienst ist eine Funktion. Der Dienst ist da, um die anderen zu dienen. Der Dienst ist da, nicht um Geld zu machen, nicht um zu leuchten oder was weiß ich was. Der Dienst ist da, um die Gemeinde zu dienen, um das Reich Gottes voranzutreiben und ihm zu verherrlichen. Das ist eine ganz wichtige Sache, ist wirklich eine Grundlage. Und diese Grundlage sollte in unseren Herzen sein. Aber wenn ihr seid wie ich, oft manchmal in meinem Herzen, ich weiß gar nicht, was drin ist, und dann zeigt mir Gott etwas, denke, oh nein, habe ich noch diese Käse da oder Zell oder jenes. Okay, ich weiß, ich bin geliebt und deswegen ist das kein Problem, weil wenn Gott was zeigt, alles, was er uns Gott zeigt, ist aus Liebe, weil er uns lieb hat. Und er möchte uns verändern in seinem Bild. Halleluja, das ist das Ziel Gottes für unser Leben. Es gibt Leute, die glauben, dass sie Propheten sind, weil sie prophezeien. Ein Prophet ist ein Amt, ein von der fünffälligen Dienst ist die Regierung Gottes auf Erde. Und der Prophet ist Jesus. Der Prophet ist Jesus. Er ist immer unser Beispiel. Er ist unser Modell. Wie war Jesus mit den Leuten? Wie hat Jesus gehandelt? Wie hat Leute prophezeit? Jesus ist der Prophet. Prophet. Okay, ich gehe weiter mit meinem Leben. Dann habe ich Befreiung gehabt von Ablehnung und so weiter. Aber Befreiung ist gut. Ich mache seit praktisch 30 Jahren Befreiung. Das war auch übernatürlich. Hat ganz interessant angefangen. Ich war mit einem Freund und eine Frau hat sich bekehrt gehabt. Die war in der Esoterik. Und ich habe untergewohnt in Deutschland, in Lörrach in der Gegend. Und dann haben wir die Frau nach Zürich gebracht, in eine Gemeinde. Okay? Und dann sind wir zu meinem Freund gegangen und ich war 3 Monate bekehrt. Und vorher habe ich nur gelesen in der Bibel, Jesus treibt Dämonen aus, die ganze Stelle. Und jedes Mal hat es mich angesprochen, aber ich habe nichts verstanden. Also verstanden, was Gott will und was macht und so weiter. Und dann sagt mein Freund, bete für die Frau, leg ihm die Hände auf. Ich sage, okay. Ich lege die Hände auf einmal fängt sie an zu schreien und alles. Und bei mir, ich sage, in Jesu Namen, fahre raus. Und habe den Dämon gesehen, zup, er ist rausgegangen und aus dem Haus. Ich habe es gesehen, ne? Ist rausgegangen. Und so habe ich angefangen in Befreiung. Weil nicht alle Propheten haben Wunder. Johannes der Täufer hatte kein Wunder. Und es war ein Prophet. Nicht alle Propheten haben Wunder. Nicht alle Propheten sind Seher. Weil es gibt 2 Arten von Propheten, der Nabi und der andere, der Prophet, wie seht. Und manche haben beide. Also ich sehe und ich höre. Gott sei Dank. Danke, Jesus. Im Geist auch. Ich bin mehr ein Seher. Aber mein Problem war, ein anderes Problem, wie ich hatte. Oh Gott. Ich war auch sehr evangelistisch. Ich habe alles evangelisiert, was da ist. Der Person, der Hund, die Katze, alles, was sich bewegt, muss gerettet werden in Jesu Namen. Aber ich habe die Leute verfolgt, ich kann es euch sagen. Ich habe die Leute, ihr müsst Jesus annehmen, ihr seid verloren, ihr geht in die Hölle, ihr müsst Jesus annehmen. Trotz meiner Unweisheit, es hat sich ganz viele Leute bekehrt. Ich kann mich erinnern, auf der Bibelschule, war ein bisschen religiös, aber es war sehr gute Grundlage, es war viele, viele gute Sachen. Aber es war trotzdem ein bisschen religiös. Und ich kann mich erinnern, einmal, ich habe eine Freundin gehabt, die hat einen Friseursalon gehabt. Und dann hat sie ein Zimmer gehabt hinter. Und ich bin immer in das Zimmer gegangen und habe gebetet für die Kunden. Und dann hat mir Gott ein Wort der Erkenntnis gegeben oder etwas. Und dann bin ich rausgegangen und habe mit den Leuten gesprochen und sage, ja, übrigens, ich kann mich erinnern an einen Mann. Ich sage, ah, übrigens, wenn man ein Loch im Dach hat, das ist schon schwierig. Wie wissen Sie, dass mein Dach ein Loch hat? Aha, zack, übernatürliche Evangelisation. Wort der Erkenntnis. Das ist super. Und dann dürfte ich über Jesus reden und so. Und einmal komme ich zu spät auf Bibelschule, eine halbe Stunde. Und das war gesetzlicher. Der mag mich heute noch nicht. Ich hoffe, er hat sich bekehrt, weil ich kann nicht verstehen, dass man mich nicht liebt. Das kann ich nicht verstehen. Und dann komme ich in die Bibelschule, Sie sind zu spät. Ja, Entschuldigung. Wo waren Sie? Ich sage, Entschuldigung, es hat sich gerade ein Prostituierter bekehrt und ich musste Dämonen austreiben. Setzen Sie sich hin. Das war so, das war eine sehr gute Zeit. Aber ich wusste nicht, weil ich Duo lehre und evangelisieren und so weiter. Und einmal hat mir eine Prophetin gesagt, weil viele Propheten, du bist ein Evangelist, du bist dies und das. Und ich denke, oh Mann, jeder sagt mal was anderes. Was ist jetzt da? Und einer hat mir gesagt, eine Prophetin, und das war sehr gut und das war wirklich von Gott, hat gesagt, manchmal wird dich Gott als Prophet gebrauchen, wenn die Gemeinde Prophet braucht. Und manchmal als Evangelist, manchmal als Lehrer, wie die Gemeinde oder die Leute das brauchen, so wird dich Gott gebrauchen. Okay, ich mache mal keinen Kopf, ich fließe einfach im Geist. Das ist das Beste, was man machen kann. Aber wenn Gott uns beruft, und ich glaube in jedem Beruf, aber besonders der prophetische Dienst, weil der Prophet hat Einfluss, durch was er prophezeit, er hat Einfluss, durch was er sagt. Jesus hat in der Bibel steht, in Jeremia 1, ich habe dich berufen, niederzumachen und aufzubauen. Und man sieht, die Worte, wie Jeremia prophezeit hat, es war auf 3 Generationen, hat es Einfluss gehabt. Das prophetische Wort hatte Einfluss. Und deswegen gibt nicht Gott so einfach Autorität. Er gibt nicht einfach so ein Gewicht, ja, in deine Worte, eine Autorität in unsere Worte. Und ich kann euch sagen, wenn ihr berufen seid als Prophet, Prost, Mahlzeit, ihr werdet durch seinen Zerbruch gehen. Es ist obligatorisch. Aber ich kenne keinen einzigen Prophet, wie durch seinen Zerbruch gegangen ist. Ich weiß, heute spricht man nicht mehr so viel über diese Sachen, aber es ist ein ganz wichtiger Teil. Alle meine Freunde, wie im Prophetischen sind durch einen Zerbruch gegangen. Und das Zerbruch kann verschiedene Aspekte haben in unserem Leben. Heute hört man manchmal Predigten, wie du mit Jesus bist, gibt keine Wüste mehr, gibt keinen Zerbruch mehr, alles geht glatt, alles geht wunderbar. Es ist eine falsche Lehre. Und warum? Ich glaube, ein großer Teil oder vielleicht sogar der größte Teil ist wegen der Festungen, die Verletzungen, die Kultur, alles, was in uns ist und manchmal unsere Sturheit und manchmal unsere Blindheit, wie wir selber nicht sehen. Und Gott manchmal führt uns in die Wüste. Und wenn man Wüste hört, denkt man, oh, das ist negativ. Aber Wüste ist ein Segen. Die Wüste ist ein Segen. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, einen von unserem Team, die ist Jüdin. Und die lehrt mich manchmal die Worte in Jüdisch und so weiter. Und da steht man in Hosea, ich habe dich in die Wüste geführt. Und dann sagt sie, diese Wort bedeutet, um mich mit dir zu verlieben. Wow, in der Wüste bist du allein mit Gott. In der Wüste, du hast keine Hilfe, nicht von rechts, nicht von links. In der Wüste lernst du Sachen, wie du andersweitig nicht lernst. In der Wüste lernst du Gott zu vertrauen. In der Wüste lernst du dich selber zu kennen. In der Wüste fängst du an, wirklich Gott zu kennen, dass er dein Versorger ist, dass er alles da ist. Und weil Gott will, dass er ist genug. Und in der Wüste hast du nichts mehr, du hast nur ihn. Aber es reicht, Halleluja. Und in die Wüste wird er fließen, Wasser wird fließen, alles wird blühen in der Wüste. Aber für uns Menschen, wir wollen nicht durch Schwierigkeiten gehen, durch Probleme gehen. Es soll alles glatt laufen, es soll alles wunderbar sein. Und das ist manchmal Lehre, wie gepredigt wird, alles wird gut. Und die Leute sind dann enttäuscht, wenn Probleme kommen und wenn Schwierigkeiten kommen. Es ist eine Zeit, das Volk Gottes vorzubereiten auf Schwierigkeiten, auf Probleme, weil es werden Probleme und Schwierigkeiten kommen. Es wird kommen. Aber wenn wir vorbereitet sind, Halleluja, werden wir mehr als Sieger sein. Amen. Amen. Und ich glaube, ein von den Hauptproblemen von den Menschen, am Anfang, war voll Feuer und so, sagt die Pastoren, boah, die evangelisieren nicht. Gott hat aber gesagt, mache Gemeinde auf. Ich sage, okay. Und dann habe ich gemerkt, Pastor zu sein, ist nicht einfach. Du musst die Leute ertragen, musst die Leute lieben. Die Leute, wie du am meisten geholfen hast, die gehen gegen dich. Und du denkst, oh Mann. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, segne die Pastoren. Aber das hat mir auch geholfen, weil irgendwann am Anfang, ich war stolz. Ich bin in die Gemeinde gegangen, ich habe alle die Rübe abgehauen. Zack, mit dem Schwert. War wirklich Salbung, aber ich habe konfrontiert. Ich glaube, ich war Johannes der Täufer, mal 10. Ihr Otenbrüder und alles Mögliche. Und dann, oh, Gott musste mich durch einen Zerbruch führen. Durch Probleme und Schwierigkeiten. Und ich bin ein bisschen demütiger geworden. Ist nur ein bisschen stolz. Jeder von uns hat noch Stolz. Jeder von uns, beruhigt euch. Wenn du glaubst, dass du demütig bist, hast du ein Problem. Ich habe meine Pastorin damals gesagt, ich habe keinen Stolz mehr, ich bin demütig. 3 Monate später war sie in Ehebruch. Wirklich, ist kein Spaß. Ich habe keinen Stolz mehr, ich bin demütig, denke ich. Und Gott liebt uns. Das ist die Grundlage für uns, zu wissen, Gott liebt uns. Und ich war religiös auch damals, ich habe gerichtet, ich habe manchmal einen Richtergeist gehabt, das ist auch im Prophetischen, weil man sieht die Sache und man kann sehr schnell richten. Aber Gott wird dir lernen, dass du nicht besser bist wie die anderen, du bist sogar vielleicht noch schlimmer. Und dann wirst du deinen Schnabel halten und wirst demütig automatisch. Ist wirklich so. Ist wirklich, glaub mir, es ist die Wahrheit. Also, ich bin da durchgegangen und denke, oh Gott. Aber das ist gut. Denkst du, okay, Gott, wenn ich nicht deine Gnade hätte, ich wäre noch schlimmer wie der. Ich brauche echt deine Gnade. Und dann fängst du an, ein Gnademensch zu sein. Du fängst an zu weinen mit dir wie weinen. Du wirst nicht mehr richten, du wirst die Probleme sehen von den Leuten. Und statt etwas zu sagen, du wirst versuchen, ihnen zu helfen. Du wirst ein dienendes Herz haben, du wirst Erbarmen haben und Gott wird dein Herz ändern. Momentan habe ich ein Buch fertig geschrieben über den prophetischen Dienst. Und nur über den prophetischen Dienst, dass er Amt ist und so weiter und so weiter. Und habe ich gesagt, okay Gott, was ist das nächste Buch, wie ich schreiben soll? Und Gott hat mich so geführt, ich soll über das Herz von einem Prophet schreiben. Das Herz von einem Prophet. Und habe ich gedacht, oh, ist interessant. Ja, was soll ich da schreiben? Und dann das Herz von Saul und das Herz von David. Ein Mein nach dem Herzen Gottes. Das wird mein nächstes prophetisches Buch sein. Und das ist, was ich lehre auch in meiner Prophetenschule. Und da sieht man den Unterschied zwischen Saul und David. Und wir brauchen einen Saul. Jeder von uns braucht einen Saul. Wisst ihr warum? Um den Saul, wie in uns ist, zu konfrontieren. Weil wenn man einen äußeren Saul hat, wenn er uns eingreift, die Frage ist, reagieren wir wie Saul oder reagieren wir wie David? Was ist unsere Haltung? Wie werden wir reagieren? Und das ist, was Gott macht. Gott will unser Herz formen. Ein anderer Teil im Prophetischen, und das ist das Wichtigste überhaupt, ist ein Freund Gottes zu sein. Das ist das Wichtigste. Ist ein Freund von Gott zu sein. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren ungefähr, habe ich für einen jungen Prophet gebetet, wie eine Berufung hat. Ich sage nicht Prophet, ich sage immer eine Berufung, weil im Amt eingesetzt zu sein, ist noch eine andere Sache. David war berufen als König, aber es hat gedauert. Leute sind berufen, aber es dauert, weil Gott will uns formen. Okay? Gott will uns formen, vor dass er uns gebrauchen kann, in dem Maß, dass er möchte, dass er uns gebrauchen möchte. Mein Pastor hat immer gesagt, es braucht 20 Jahre für den Dienst zu formen. Ich habe gesagt, oh, was erzählt er? Aber er hat recht, es braucht Zeit. Wo war ich jetzt? Von? Saul und David, ja. Ein Freund Gottes sein. Und dann bete ich für diese Junge und fange an zu weinen. Und sage, Gott hat viele Diener, aber hat wenige Freunde. Boah, der war auch berührt und so weiter. Gott hat viele Diener, aber hat wenige Freunde. Die Hauptaufgabe von einem Prophet, in Anführungszeichen, ist ein Freund Gottes zu sein. Und ich glaube auch, alle Gemeinden, die Gemeinde, die soll auch da zurückkommen. Weil, wenn man liest Apostelgeschichte 13, während sie Gott dienen, und man muss wieder diese Art lernen, Gott zu dienen. In Lobpreis, in Anbetung. Das nicht, weil manchmal manchmal Leute anbeten, aber sie beten die Anbetung an, weil es bringt ihnen gute Gefühle. Okay? Aber Gott dienen, für wer er ist. Und während sie Gott dienen, sagte Gott, setz mir an Seite Paulus und Barnabas, damit ich sie sende und so weiter. Und hier sieht man drei Sachen. Erst Gott dienen, dann die Menschen dienen und dann die in der Gemeinde und dann die Ungläubige dienen. Man sieht genau den Prozess. Tak, tak, tak. Aber das Wichtigste ist, ihm zu dienen. Als Prophet, das Wichtigste, was man tun kann, ist, Gott zu bedienen, weil Gott hat ein Bedürfnis. Ei, jetzt habe ich wieder was gesagt. Denn Gott hat ein Bedürfnis, nützt sich ja selbst. Ja, Gott hat ein Bedürfnis, weil Gott ist Liebe. Und Liebe muss geteilt werden. Und Gott ist Liebe, er möchte Menschen, die ihn lieben, weil er ist Liebe. Das ist ein Bedürfnis. Deswegen hat er uns geschaffen nach seinem Bild, damit er seine Liebe uns mitteilen kann und damit wir wieder diese Liebe geben können. Alles kommt von Gott. Er hat uns zuerst geliebt. Aber Gott sucht Menschen, die ihn lieben. Und der Prophet liebt Gott. Er liebt Gott und weil er Gott liebt, hat er keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Er hat keine Angst zu konfrontieren. Er hat keine Angst, nicht mehr eingeladen zu werden. Ist ein ganz wichtiger Prozess für einen Prophet, dass er die Menschen, keine Menschenfurcht hat und keine Menschenehre sucht. Weil er, wenn Menschenfurcht hat, wird er die Sache nicht sagen, wie ihm Gott manchmal sagt. Ich habe schon Leute konfrontiert. Hier in Deutschland, kann ich mich erinnern, habe ich einen Pastor konfrontiert. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Ganz wichtig. Ich habe einen Pastor konfrontiert gehabt, mit Stolz und so weiter. Habe es ihm gesagt, er war nicht so zufrieden, er hat nichts gesagt. Und nachher ist mir egal, ich muss das Wort Gottes mitteilen, ich kann ihm kein Märchen erzählen. Gibt es genug im Fernsehen. Und dann habe ihn konfrontiert. Gott hat mir gesagt, du sollst ihm das, aber in Liebe und mit Respekt. Ganz wichtig, immer mit Liebe und mit Respekt. Ich bin nicht besser wie er. Wie gesagt, ihr habt es ja gehört vorher. Immer Liebe und Respekt, ganz wichtig. Okay? Und ich glaube, dass mir Gott gesagt hat. Ich gehe nicht hin, so spricht der Herr. Ja, wenn Gott spricht, was soll er sagen? Er kann nicht Nein oder Ja sagen, er muss Ja sagen. Deswegen brauchen wir Weisheit. Er sagt, ja, es ist das und das, ich sehe das und das in deinem Leben. Okay, nichts gesagt. Und dann ist er, das ist ganz wichtig jetzt, was ich sage, hört gut zu. Und dann ist ein Freund von mir gekommen, ein starker Prophet aus Mexiko, aber wirklich ein starker Prophet. Und prophezeit über den Pastor, Gott wird dich gebrauchen für Fernsehen, für Erweckung, für Transformation und so weiter. Gott wird dich ganz stark gebrauchen. Okay. Und ist ein echter Prophet, ist kein Blabla. Geh nach Hause. Der Pastor schreit mir, kriegst kein Opfer. Dein Problem. Du hast den Isabel-Geist und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt ist die Frage. Ein Prophet sagt das und der andere sagt das. Was ist jetzt los? Einer muss falsch sein, oder? Nein. Hört gut zu. Ich habe in seinen aktuellen Zustand gesprochen. Und der Prophet hat gesprochen in 10 oder 15 Jahren, wenn er den Weg geht, wenn er sich formen lässt. Deswegen manchmal, und das ist manchmal Pastor nicht, aber manchmal Pastoren sehen, wenn ein Prophet kommt, er prophezeit etwas über jemanden und der Pastor sagt, das ist unmöglich, das ist doch ein Chaot, der ist doch so und so und so. Also ich übertreibe jetzt, aber diese Problem und diese Problem, wie kann der Prophet das prophezeien über die Leute, über die Person? Weil der Prophet sieht die Zukunft. Er sieht ins Herz Gottes, was das Herz Gottes vorhat für die Person. Seid ihr noch da? Das ist das erste Mal, dass jemand schläft. Ah, nee, sie schlafen nicht. Ist gut. Ja, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil schon kann man sagen, ja, das ist ein falscher Prophet oder das ist richtig. Ich habe in seiner aktuellen Situation gesprochen. 2 Jahre später hat er total Probleme gehabt, Zeitung, Gemeinde zu, Gericht und alles Mögliche. Okay, es war gar nicht so weit von hier. Aber es hat einen Riesenskandal gemacht. Er hat nicht gehört. Ja, ich bin berufen, Fernsehen zu machen. Ich bin berufen für Erweckung. Ich bin berufen für was jetzt? Für nichts. Für nichts. Ein Prophet korrigiert auch. Da ist auch eine Lehre, dass ein Prophet nicht korrigiert. Es tut mir leid. Ein Prophet korrigiert. Und ich glaube, in die Endzeit wird der Geist Elia mehr und mehr wieder zurückkommen. Und der Geist Elia ist nicht nur ein oder zwei Prophet. Der Geist Elia wird im Volk Gottes sein. Halleluja. Im ganzen Volk Gottes. Und das ist ein Geist, der konfrontiert. Er wird Isabel konfrontieren, ist der Feind Nummer 1 gegen den Propheten. Ich war frisch bekehrt, ja, habe ich schon mit Isabel zu tun gehabt. 3 Jahre später bin ich in der Gemeinde, da war voll der Isabel-Geist, aber ich wusste nicht, ich kannte das gar nicht. Ich bin wie ein Kind. Und dann, Gott sagt mir, schreib ihm Pastor, er soll seinen Stab nehmen und schreib seine Frau, eine Frau, die von Gott ist, die sanftmütig und so weiter und so weiter. Diese Bibelstelle. Ich schreibe das auf und gebe das dem Pastor. Berufe vor der himmlische Gericht. Die Älteste, der Pastor und ich im Büro. Tada! Und dann sage sie, du musst Buße tun. Ich sage, nein, hier steht, ihr müsst Buße tun. Und blablab, hin und her. Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst gehen. Dann dürft ihr nicht mehr prophezeien in der Gemeinde. Verboten. Und das war echt Isabel. Ich werde mehr darüber erzählen. Ich dürfte nicht mehr prophezeien. Die ganze schlechte Arbeit musste ich machen. Toilette putzen und alles. Ich war da. Gott, ich mache das für dich. Ich mache das für dich. Ich habe alles, ich habe gehorcht. Ich war immer untergeordnet. Ganz wichtig. Obwohl, dass ich wusste, es ist falsch. David war Saul untergeordnet, obwohl er wusste, es ist falsch. Das ist die Schule Gottes. Es ist nicht einfach. Aber es ist eine gute Schule. Wenn du nicht dienen kannst, kannst du vergessen. Vergiss den Dienst, vergiss alle Prophezeiungen über dich. Wenn dein Herz nicht geändert wird und nicht ein dienendes Herz wird, weil du Gott liebst und weil du den Volk Gottes liebst, kannst du vergessen. Leute können prophezeien nur 100 Jahre, dass du Prophet wirst. Wenn dein Herz, wenn wir nicht erlauben, dass Gott unser Herz ändert, wird nichts vorkommen. Und dann, in dieser Gemeinde war echt Isabel. Ich sage euch, das war heftig. Ich kann mich erinnern, in der Nacht, wenn ich war in einer Gebetversammlung, ich bete, die Pastorin, sie, und das ist das Schlimmste, sie hat eine Berufung gehabt als Prophet. Das ist es. Ein echter Prophet kann ganz schnell ein falscher Prophet werden. Und ich werde ein bisschen sehen, warum. Und dann, ich bete, und sie gibt Antwort im Gebet. Wie wenn Gott direkt neben mir ist und er gibt direkt Antwort. Und ich habe gespürt, wie Geister auf mich gekommen sind. Und ich bin raus aus der Gemeinde und kurabba, schaka. Ich musste beten, dass diese Käse weggeht. Es war echt, es ist auf mich gekommen und so weiter. Es war echt ein Krieg. Es war echt heftig, ich kann euch sagen. Und am Anfang, ich war wie ein Kind, ich wusste nicht. Bin in mein Bett, ich habe den Mann Gottes angegriffen. Ich habe den Werk Gottes angegriffen und so weiter. Und nur so Gedanken sind gekommen und so weiter. Ich habe gesagt, Gott, es ist besser, dass ich stirb. Echt, Selbstmordgedanke gehabt, alles. Und auf einmal öffnet mir Gott die geistliche Augen und ich sehe eine schwarze Wolke in mein Zimmer. Und sage, sage ich, Gott, hilf mir. Und dann habe ich gesehen, wie ein Blitz ist ins Zimmer gekommen. Ich weiß nicht, ob es der Engel war, was es war, aber auf einmal war das weg. Das Gleiche war mit Elia. Elia hat Isabel konfrontiert. Er hat 400, und es war ein richtiger Mann, 400 Leute den Kopf abgehauen. Also ich könnte es nicht machen, aber überleg mal. 400 Leute den Kopf abhauen, zack. Das war ein Mann. Also wirklich heftig, oder? Also nicht Neue Testament, Alte Bund. Das ist auch wichtig, der Prophet im Alten Bund ist nicht das Gleiche wie im Neuen Bund. Es gibt Unterschiede. Ne? Aber das könnt ihr ja lesen in meinem Buch. Ich hoffe, es kommt bald raus auf Deutsch. Und dann, was macht er? Ich bin nicht besser, meine Väter. Ja, wer hat gesagt, dass du besser bist? That is a question. Niemand. Seht ihr den Stolz, wie er da ist? Ich bin der Letzte, wie bleibt? 7000 haben nicht den Fuß gebeugt, den Knie gebeugt vor Isabel, vor Baal. Ja, vor Baal. Seht ihr, das ist, und ich werde schreiben auch über Elia, ein Buch über Elia, wie Gott ihn geformt hat in der Wüste und so weiter. Und ein Prophet geht durch die Wüste. Zum Beispiel, jede Wüste hat einen Namen, ja? Die Wüste Mara. Und wir müssen durch diese Wüste Mara gehen, damit wir, Bitterkeit überwinden. Solle Bitterkeit finden, weil ganz schnell kann man bitter werden. Du wirst kritisiert, wie viele Leute haben gesagt, du bist ein falscher Prophet, du bist dies, du bist Zell, du bist Isabel und alles Mögliche. Du wirst angegriffen sein. Das ist normal. Aber bewahre dein Herz. Mehr als alles andere, weil aus ihm kommt die Quelle des Lebens. Und der Prophet, die Gabe, fließt alle durch unser Herz. Ist, wenn wir, wie sagt man das auf Deutsch? Wenn es regnet, die Dachrinnen, wisst ihr, die Dachrinnen, und da sind so Dinger, das Wasser kommt, ist rein, aber es geht durch die Dachrinnen, und wenn die Dachrinnen nicht sauber sind, was passiert? Und das Gleiche mit uns, der Heilige Geist fließt durch uns, er ist sauber, er ist rein, alles, aber wenn unser Herz unrein ist, wenn unser Herz Bitterkeit drin ist, wenn unser Herz etwas drin ist, werden wir das übermitteln. Und wir werden auch geprägt, wenn Gott redet, und wir haben zum Beispiel Bitterkeit, ja, bittere Leute sind oft kritisch, kritisieren oft. Und wenn du Bitterkeit hast in deinem Herzen und du bist berufen als Prophet, was wirst du weitergeben? Bingo. Bitterkeit. Und das ist nicht gut. Und deswegen, Gott formt unseren Herz. Und wir sollen Gott, wisst ihr, die Leute warten immer, dass Gott alles tut. Gott tut einen großen Teil. Aber fragt nicht, es gibt Gebete, wie Gott nicht beantwortet werden. Zwei Gebete, wie Gott nicht antwortet. Steht er im Saal. Der erste Gebet, wie Gott nicht beantwortet, wenn du Gott bittest, was er schon getan hat. Er hat schon alles vollbracht. Der zweite Teil, wie Gott nicht beantwortet wird, wenn du Gott fragst, dass er tut, was du tun sollst. Gott, befreie diese Person. Nein, geh hin und treib die Dämonen aus. Es ist nicht Gott wird's. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es wichtig, unser Herz zu bewahren. Das sollen wir tun, wird Gott nicht machen. Das sollen wir tun, unser Herz bewahren, was in unsere Augen reingeht, was in unsere, wir haben zwei Eingangstüren für unsere Herzen, die Augen und die Ohren. Was wir sehen und was wir hören, wird unser Herz beeinflussen. Deswegen sollen wir eine Wache machen vor unsere Herzen, eine Wache vor unsere Augen und eine, wie David, Hiob sagte, er hat einen Bund gemacht mit Gott in seinen Augen, ja. Und auch was man hören, ist ganz wichtig. Deswegen ist es wichtig, in welche Gemeinde du gehst, welche Lehre, dass du hörst, weil das wird dich beeinflussen. Was du glaubst in deinem Herzen, steuert dein Leben. Wir werden, was wir glauben. Was glaubst du in deinem Herzen? Das Beste ist vor dir. Ich bin's. Halleluja. Das Beste ist vor uns. Amen. Amen. Und das ist ganz wichtig, was lassen wir in unserem Herzen, was glauben wir, wie sehen wir Gott, wenn du als Prophet Gott siehst als Richter, was wirst du machen? Du wirst alle richten. Wenn du Gott siehst als liebender Vater, was wirst du machen? Du wirst den lieben Vater weitergeben. Aber lieber Vater, es ist wichtig, dass wir die Güte Gottes kennen, aber auch die Strenge Gottes. Es ist wichtig, die beide zu erkennen. Römer 11, glaube ich, ist das. Israel, die Strenge Gottes und die Liebe Gottes. Und wir sollen auch die Strenge Gottes kennen und die Liebe Gottes. Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein liebender Gott. Aber mein Pastor sagte immer, es gibt einen roten Punkt. Wenn du den überschreitest, ist heftig. Ich habe Leute gesehen, die gestorben sind. Wie der Reich Gottes und Dienst Gottes angegriffen haben, die sind tot. Glaub mir, wahre Evangelisation sind immer Motorradfahrer gekommen, sie sind immer gegen die Evangelisation gegangen, sie haben alles gemacht. Wochenende später sind alle drei auf dem Motorrad gestorben. Heftig, heftig, das ist auch Gott. Ich will ihn kennen, wie er ist. Ich will kein Bild machen von Gott, wie ich denke, dass er ist. Ich will Gott kennen, wie er wirklich ist. Amen. Amen. Weil manchmal wird ein Bild vermittelt von Gott. Und das ist nicht Gott, das ist ein lieber Gott, wie wir selbst gebaut haben. Aber Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und das ist gut, dass Gott eifersüchtig ist, weil er uns liebt, ist er eifersüchtig. Menschliche Eifersucht ist nicht gut, okay? Und das war das Problem von Saul. Er war eifersüchtig. Er hat 1000, ich habe 10.000. Wisst ihr, manchmal, wenn du berufen bist als Prophet, du wirst sehen, wie Gott Menschen gebraucht und du sitzt, du kriegst kein Wort, Gott wird dich nicht gebrauchen. Und dann denkst du, Mensch, ich sehe doch die Leute, die haben diese Problem und diese Problem. Gott will dir Demut lernen. Bleib sitzen. Du wirst kein Wort haben. Und es gibt Zeiten, wo Gott nicht zu dir spricht. Gott spricht nicht. Du suchst Gott, Gott spricht zu mir. Gott spricht nicht zu dir. Aber in dem, dass er nicht spricht, spricht er. Weil in dem, dass er nicht spricht, sagt er im Grunde genommen, suchst du mich. Was ist der Grund? Was ist deine Motivation von deinem Herzen? Weil Gott ist ein Gott der Tiefe. Er will in die Tiefe gehen in unser Leben. Gott ist kein oberflächlicher Gott. Und warum suchst du mich? Um ein Wort zu haben, um eine Richtung zu haben? Oder suchst du mich? Suchst du mich für mich? Und manchmal ist auch, man will sofort eine Antwort haben von Gott und so weiter. Manchmal habe ich keine Antwort. Aber ich gebe nicht auf. Halleluja. Bis dass er antwortet. Steht ihr? Und Gott formt uns so, ein Durchhaltevermögen zu haben. Und er prüft auch unsere Motivation in diese Zeit, wo wir Gott suchen. Und das ist ein Prozess. Und wisst ihr was? Jedes Mal, wenn wir Gott suchen, ist eine Veränderung, wie geschieht. Weil Gott verändert uns. Wenn wir ihn suchen, vom ganzen Herzen. Er lässt sich finden, aber nicht gesagt, wann. Aber er verändert uns. Wir werden verändert in seiner Gegenwart. Wir werden, Gott arbeitet an uns, obwohl dass man manchmal gar nicht merkt, dass Gott an uns arbeitet. Arbeitet Gott an uns. Und das Wichtigste für einen Prophet, ich wiederhole, ist ein Freund Gottes zu sein. Ein anderer wichtiger Aspekt für einen Prophet, ganz wichtig, ist ein Mann des Wortes zu sein. Der Prophet hat gesagt, ich habe deine Worte gegessen. Wie willst du prüfen, ob etwas kommt von Gott oder nicht kommt von Gott, wenn du nicht das Wort hast? Der höchste Autorität ist das Wort Gottes. Ich drehe das ein bisschen anders. Nicht unbedingt. Hört gut zu, warum. Weil manche Leute sagen, das Wort sagt. Nicht, was du verstehst vom Wort, aber was das Wort wirklich sagt. Das ist die höchste Autorität. Könnt ihr mir nachvollziehen? Weil manche werden das Wort interpretieren und sagen, ja, das Wort sagt und dies und das. Und dann kommt falsche Lehre, werden Leute verführt. Und das ist ein Zeichen von der Endzeit. Ein Zeichen, zwei Zeichen von der Endzeit sind falsche Propheten und Verführung. Und deswegen ist es wichtig, um nicht zu verführt zu werden. Wie wird man nicht verführt? Indem dass man die Wahrheit kennt. Du kannst nur eine Lüge erkennen, wenn du die Wahrheit kennst. Die Leute, früher, jetzt gibt es Maschinen, wo man das Geld reinmacht, um zu prüfen, ob Falschgeld ist, ob richtiges Geld. Damals, die Leute, wie geprüft habe, bei den Banken und so weiter, ob richtiges Geld war oder nicht, die haben alle Falschgeld studiert, um zu erkennen, was richtig und was falsch war. Nein, sie haben das Echte studiert, damit sie sofort erkennen können. Und wir sollen das Echte, die Wahrheit, Jesus studieren. Was sagt der Prophet? Ist der Geist Jesus dahinter? Was ist das? Was kommt auf mich zu? Drückt das mich runter? Macht mir das Angst? Spüre ich etwas in mir? Ich sage nicht, wir sollen um Gefühle laufen. Ne? Manchmal ist es nicht. Aber wir haben auch geistliche Sinne. Was sagen unsere geistlichen Sinne? Was ist in uns? Was sagt Gott in uns? Ich habe Prophetie gekriegt. Ich habe gesagt, tut mir leid, es ist nicht von Gott. Ich nehme es nicht an. Nimm nicht an, wenn es nicht von Gott ist. Und es gibt auch Lehre, wie gesagt, ich mache viel, ne, heute Abend, geht in alle Richtungen. Aber ich glaube, es ist gut. Ein anderer Teil ist, manche Lehre, dass wenn ein Prophet kommt, er bestätigt immer, was in deinem Herzen ist. Und das ist falsch. Warum? Ich war frisch bekehrt, die Leute haben Propheten sind gekommen, du wirst in die Welt reisen, du wirst Bücher schreiben, du wirst Bibelschule machen und blablabla. Und die ganze Sache, was ich heute mache. Aber damals, ich war frisch bekehrt. Ich könnte gar nicht glauben, was die Leute sagen. Es war nicht in meinem Herzen. Was erzählen die Leute? Ich habe ein schlechtes Bild gehabt von mir. Oder so, müsste Gott ändern. Und deswegen könnt ihr das überhaupt nicht annehmen und es war nicht in mein Herz. Und deswegen seht ihr, wie ganz schnell eine Lehre sein kann und die ist falsch und du wirst prophetische Worte verwerfen und nicht annehmen aufgrund von was du glaubst. Deswegen, Glaube ist ganz wichtig. Glaube ist total wichtig. Der Glaube steuert unser Leben. Was wir heute sind, ist die Summe von den Gedanken, wie wir geglaubt haben in der Vergangenheit. Das ist Glaube. Deswegen spricht die Bibel so viel über Glaube. Aber da ist ja anders. Ja, ein Prophet braucht auch Glaube. Glaube erst, dass Gott gibt. Glaube, dass Gott zu ihm spricht. Und Gott spricht. Wir müssen glauben, dass Gott schon spricht. Und als Prophet, du wirst dich manchmal nicht verstehen. Ich habe mich nicht verstanden am Anfang. Und die Leute werden dich auch nicht verstehen. Weil zum Beispiel, ich war in der Gemeinde, ich sage, oh, ich habe Engel gesehen und ich habe Jesus gesehen und dies und zell. Und die Leute, was haben sie denn, die Leute? Weil für mich war natürlich, für mich das normal. Und ich dachte, jeder Christ ist so. Jeder sieht Jesus, jeder sieht die Engel. Bin zu den Leuten gegangen. Und ich war noch in einem religiösen Verein. Das war noch heftig. Ich habe gar nicht an so Wunder geglaubt und so. Wirklich. Also schon ein bisschen an Wunder, aber nicht so in diese Dimension. Und die Leute haben mich immer angeschaut. Das war heftig. Am Anfang, ey, ich war ganz frisch bekehrt, 3 Monate. Das ist, wie der Feind dich angreifen wird, wenn du berufen bist. Als ein Prophet oder egal, aber besonders Propheten. Wir sprechen ja über Propheten heute. Und ich war frisch bekehrt. Ich gehe seit 3 Monaten in die Gemeinde. Ich war feurig für Jesus, alles Mögliche. Und gehe in einen Hauskreis. Und der Pastor war ein ganz lieber Mensch, aber hat nicht konfrontiert. Das war ein bisschen ein Problem. Er hat mir gesagt gehabt, Thierry, du kannst alles sagen in der Predigt, aber nicht direkt zu den Menschen. Aber das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Nicht richtig, hat er gesagt, okay. Und dann war ich da in diesem Hauskreis, der Pastor ist da und die Leute sind da. Und dann sagt der Pastor, Thierry, wie verbringst du deine Zeit mit Gott? Und ich war ledig damals, habe viel Zeit gehabt. Ich bete 2-3 Stunden am Tag, schließe die Bibel 1-2 Stunden, aber so normal. Also es war einfach so, er fragt mich, gibt Antwort. Und da ist einer da, ja, ich habe keine 10 Minuten Zeit und so und dies und zell. Und Tag, und du, und greif mich an und so. Und dann kommt in mein Herzen, ich wusste nicht, was Gott verspricht, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir waren und beten? Und ich sag das, da war der Krieg, hat der Krieg angefangen. Ich hab's einfach gesagt, ich wusste gar nicht, dass Gott ist. Und ich sag, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir waren und so weiter? Und dann die Leute in der Gemeinde, die ganzen Leute in den Hauskreis, alle haben mich angegriffen und der Pastor hat mich nicht beschützt. Bin nach Hause gegangen, habe gesagt, Gott, dein Verein kannst du behalten, ich bleibe mit dir, alles andere ist vorbei. Wirklich, ich war echt sauer. Ich wollte nicht mehr in die Gemeinde gehen. Aber irgendwas hat mich gezogen, ich bin trotzdem wieder hingegangen in die Gemeinde und dann bin ich auf die Bibelschule gegangen. Das war eine heftige Zeit. Ja, aber seht ihr, wie der Feind arbeitet, damit er dich wegkriegt? Ablehnung, Menschen sind gegen dich, weil der Feind gebraucht Menschen, sogar Christen, sogar Männer Gottes manchmal, weil keiner ist angekommen. Wir sind alle am Lernen, wir sind alle in die Schule. Und Gott möchte dadurch diesen ganzen Prozess, dass wir ernst lernen zu lieben, weil er ist Liebe. Und dass wir sind, wie er ist, weil er ist Liebe, Gott ist Liebe. Und wisst ihr, ich kenne viele Propheten, viele. Und ich kenne Propheten, die sind so genau und total stark. Aber wenn sie keine Liebe haben, was bringt das? Wenn sie nicht durch das Kreuz gegangen sind, wenn sie nicht die Liebe vom Kreuz im Volk Gottes vermitteln, was bringt das? Das sind Worte. Ich war mit viel, und Gott hat mich so geschult auch. Ich war schon im Dienst, aber dann hat Gott ganz viele Propheten geschickt. Und von Amerika, von Hawaii, oder habe ich einen gehabt von Hawaii, der war, der hat geschnitten wie verrückt. Da war heftig. Mit ihm habe ich eins gelernt, keine Angst zu haben. Aber ich habe auch gelernt von seinen Fehlern. Weil es gibt, man kann lernen von den Fehlern von der anderen oder von seinen eigenen Fehlern. Ich lerne lieber von den Fehlern von der anderen. das war einer. Aber der war stark, der war genau. Aber es war mein Freund, weil ich kannte sein Herz. Er hat sehr viel Verletzungen gehabt. Er war 3-mal tot, war in der Droge drin in Hawaii und was weiß ich alles. Und da geht es anders zu in Amerika wie bei uns. Kriminalität oder da war er. Es war ein heftiger, wirklich ein ehemaliger Gangster. Wenn er schon gekommen ist, hat er schon gedacht, okay, ich werde nichts sagen. Er hat echt das Gesicht oder so, alles Mögliche. Aber er war ein starker Prophet, wirklich. Das war, ich liebe diesen Mann, er ist gestorben bei der Covid. Er war wirklich mein Freund. Und ich kann mich erinnern. Und Gott hat mich immer gebraucht, um Türen zu öffnen für die anderen Dienste. Da habe ich Tür geöffnet in Deutschland, in die Schweiz, in Frankreich für ihn. Und bin immer mit ihm gereist. Und in dem, dass ich mit den Propheten gereist bin, habe ich sehr viel gelernt. Zum Beispiel mit ihm, ich kann mich erinnern, wir waren in der Gemeinde. Sitzen 2 Frauen hinter, es war stark, also in der Offenbarung total stark. Charakter war zu ein bisschen arbeiten noch. Hat er die zwei Frauen gerufen, hat zu den zwei Frauen gesagt, bitte kommt nach vorne. Die zwei Frauen kommen nach vorne. Sagt er, ihr habt Gott gefragt, ob ich ein echter Prophet bin. Stimmt das? Ihr habt Gott gefragt, ob ich ein echter Prophet bin. Stimmt das? Die zwei Frauen haben gesagt, ja. Hat er gesagt, okay, jetzt könnt ihr wieder an den Platz gehen, jetzt wisst ihr's. Das. Oh, das war eine Nummer. Das war eine Nummer. Das war einer. Eine Frau einmal hat was gesagt, so, in der Gemeinde. Und er, du Isabel, dieser Mann kann ich nicht mehr so einladen in die Gemeinde. Ich werde Probleme haben. Er hat voll konfrontiert, aber nicht in den, es war nicht gut. Ja? Weil er hat noch Heilung gebraucht. Ganz wichtig, dass unser Herz geheilt ist. Ist ganz wichtiger Aspekt. Mit anderen Propheten habe ich auch gelernt. Zum Beispiel, ich war am Anfang, alle rüber abkauen, zack, zack, zack, zack, überall. Und dann bin ich mit Propheten gegangen und ich sehe das und das und zähle in der Gemeinde und Und dann bin ich mit den Propheten gereist und manchmal habe ich sogar übersetzt von Englisch auf Französisch oder Deutsch. Und dann bin ich mit diesen Propheten gegangen und habe gelernt, was ich gesehen habe, statt hinzugehen und zu sagen, er hat das in der Predigt reingebracht. Er hat das Gleiche gesagt, mit Weisheit und mit Liebe. Seht ihr? Und so habe ich viel gelernt in dem Kontakt mit den Propheten. Ja, so hat mich Gott geschult, weil man sieht Elia, man sieht, früher hat es Prophetenschule gegeben, ja, in der Bibel. Wenn Saul gekommen ist durch die Propheten, ja, und da waren die Propheten zusammen, ältere Propheten, wie junge geschult haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr berufen sind, als Prophet, prophetische Leute oder einen Prophet zu finden, wie reif ist, wo du mit zusammen sein kannst, wo er dir lernen kann, wo er dir beraten kann, wie ein Mentor. Ist ganz wichtig, weil nur ein Prophet kann einen Prophet verstehen manchmal. Andere Leute auch, aber Prophet ist schon, ich kenne manche, ist wirklich schwierig. Warum? Weil du hast oft, du gehst durch, wie gesagt, Ablehnung und du siehst Sachen, wie andere manchmal nicht sehen, die Leute. Du kannst Sachen sehen und du lebst. Du lebst manchmal bin ich mit Leuten, die sind am Schwätzen, ich bin woanders. Ich bin bei Gott mit meinen Gedanken oder was weiß ich. Und die Leute, hörst zu? Zum Beispiel gestern habe ich mit meinem Freund telefoniert. Ist der Prophet da. Wir sind am Telefon und ich bin irgendwo anders. Er sagt, Thierry, du bist da, aber du bist nicht da. Ich sage, ja, das stimmt. Der weiß alles noch. Das ist schon heftig. Er sagt, du bist da und du bist nicht da. Und ich habe auch durch meinen Freund auch sehr viel gelernt. Er ist durch viel Zerbruch gegangen, durch viele Probleme gegangen, durch viele Schwierigkeiten gegangen. Aber jetzt sehe ich, wie ihn Gott in eine Dimension gebracht hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe gestern noch über ihn prophezeit. Haben gesagt, du bist hundertprozentig im Plan Gottes. Er reist nicht, er geht nicht in die Gemeinde, lehrt nicht, nichts. Und ich habe gesagt, du bist hundertprozentig, 72, du bist hundertprozentig im Plan Gottes. Was macht er? Für bitte. Ich habe gesagt, Gott hat Autorität gegeben über Nationen. Und ich habe nichts gewusst. Und ich habe das prophezeit und so weiter. Ja. Und dann sagte Thierry, das könntest du nicht wissen. Ich bin oft nachts bete für China, ich bin in China im Geist und so weiter und so weiter und so weiter. Wow, das ist auch Prophet. Man sieht es nicht. Der größte Teil vom Dienst ist im Verborgenen. Jeder Prophet ist ein Fürbitter, aber jeder Fürbitter ist nicht ein Prophet. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, Leute manchmal haben Gabe und dann denken sie, ja, eine ganz starke Gabe. Es gibt fünf Bereiche im Prophetischen. Erstens ist der Amt von dem Prophet, ja, das ist, was Gott ruft. Die Gabe kommen vom Heiligen Geist. Die Dienste kommen von Jesus. Jesus hat Gesetz, Apostel, Prophet und so weiter und so weiter. Okay? Also die Gabe kommt vom Heiligen Geist. Und die Ämter, also der fünffällige Dienst, das ist Jesus selber, wie er ist in die Tiefe gegangen, hat die Leute geholt und gesetzt als Apostel, Prophet und so weiter. Und es ist ein Unterschied, eine Gabe zu haben und ein Amt zu sein. Okay? Ein Amt, er hat eine andere Autorität, andere Sicht, sein Leben ist total anders. Ein Prophet, wenn du mit einem Prophet bist, er ist prophetisch. Nicht nur in seinen Reden, durch sein Tun. Er wird der Sache sagen, manchmal sage ich Sachen, Leute, die werden rot und blau und sind sauer auf mich. Ich sage, was haben sie jetzt denn? Warum sind sie sauer? Ich merke gar nicht, dass ich prophezei über die Leute. Ich merke nicht, oder in die Situation rein, manchmal merke ich jetzt mit der Zeit, merke ich, da habe ich geschnitten wieder, ist da an dieser Punkt gegangen und so weiter. Aber du merkst manchmal gar nicht, du bist prophetisch. Unsere Haltung, der Prophet, seine, seht ihr, der alte Prophet im Alten Bund, sie müsste sich hinlegen, sie müsste sich Haltung machen und so weiter und so weiter. Weil das ganze Leben ist prophetisch, ist nicht nur ein Teil, das ganze Leben ist nicht nur die Worte, das ganze Leben von einem Prophet ist prophetisch. Zum Beispiel, ich wusste es nicht, meine Frau hat mir das gesagt, umso religiöser die Gemeinde ist, umso mehr mache ich Blödsinn. Wirklich, ich kann mich erinnern, ich war mal in der Gemeinde, ich habe nur Blödsinn gemacht, Witze erzählt und nur Blödsinn, aber heftig. Und ich habe es gar nicht gemerkt, also ich einfach so. Und der Pastor ist nach vorne gekommen am Ende, hat sie hingekniet, hat gesagt, bete für mich. Ich habe gesagt, okay, ich habe für ihn gebetet und so, ich weiß gar nicht warum. Ich habe voll den religiösen Geist kontrolliert, das ist eine Salbung, die auf mein Leben ist, voll den religiösen konfrontiert, volle Kanne. Ein anderes Mal war ich in der Gemeinde und ich müsste 6-mal predigen. Und am 4. Mal, glaube ich, habe ich 1 Stunde lang nur Witze erzählt. Die Leute haben nur gelacht und die Leute haben gesagt, es war so gut. Ständig ist Lehre, Lehre, Lehre. Und Lehre ist wichtig, ja. Ist ganz wichtig, weil die Salbung des Lehre zerbricht die Jahre der Unkenntnis. Ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber die Leute haben so gut getan, mal zu lachen. Und es ist gut zu lachen. Amen. Amen, es ist gut zu lachen. Normalerweise sollten wir die glücklichsten Menschen sein auf Erde. Amen. Halleluja. Wir sind gerettet. Amen. Der Prophet hat auch einen Kampf. Ein Kampf vom Prophet, und das muss man auch lernen, ein prophetischer. Hilft euch das? Okay. Ein Teil auch im prophetischen. Der Prophet ist in einer Spannung zwischen jetzt und der Zukunft, weil er sieht den Jetztzustand und er sieht die Zukunft, wie Gott haben möchte, zum Beispiel mit einer Gemeinde oder mit einer Person. Und dann ist ein Kampf in ihm, weil er möchte die Gemeinde dahin bringen. Er möchte. Ist nicht deine Aufgabe. Ist nicht deine Aufgabe. Und das ist auch ein Sterben, wo du einfach die Worte weitergibst. Ein Prophet ist verantwortlich für, was er weitergibt. Er ist nicht verantwortlich für, was die Leute daraus machen. Das ist ganz wichtig. Ich habe Propheten gesehen, die haben manipuliert, kontrolliert und alles. Weil sie haben Worte gehabt und die waren wirklich von Gott. Aber dann haben sie versucht, dass die Worte zustande kommen. Und das ist nicht die Aufgabe vom Prophet. Die Aufgabe vom Prophet ist, das Wort weiterzugeben mit einem guten Herz, mit dem Herz des Vaters. Ja, ist ganz wichtig. Aber was die Leute daraus machen, ist nicht unsere Aufgabe. Weil schon kommt ihr in Kontrolle, in Manipulation und ganz schnell kommt der Geist Isabel. Wie gesagt, das ist wirklich der Feind von den Propheten. Warum? Warum? Weil ein Prophet bringt Leben und Isabel bringt Tod. Ein Prophet will, dass die Leute zu Reife kommen. Was macht Isabel? Sie will, dass Leute immer Baby bleiben, weil sie kann sie kontrollieren und manipulieren. Sie will nicht, dass Leute zu Reife kommen. Ich habe ein Buch geschrieben über Isabel, aber ich muss noch bearbeiten. Gott hat mir ganz viel Offenbarung gegeben über diesen Geist. Es ist ein heftiger, heftiger Geist. Und er ist leider in der Welt klar, aber auch manchmal in Gemeinde. Und da wirst du einen Kampf haben. Du wirst einen Kampf. Ich kann mich erinnern, ich kann euch ganz viel Geschichte erzählen. Einmal komme ich in eine Gemeinde und Gott spricht zu mir. Was ich gegen dich habe, ist, dass du Isabel gewährst, zu lehren und so weiter. Und ich sage, oh Gott, hast du keine andere Botschaft? Ah, das war heftig. Und dann bete ich, Korabashi, Garabasakawa. Halleluja, Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Gott, hast du kein anderes Wort? Und kommt wieder in mein Herz, was ich gegen dich habe und so weiter. Und die Gemeinde der Keller. Dann gehen die Keller. Oh, Rabashi, Garabakara. Gott spricht zu mir und Shikalababa. Gott, was soll ich? Was ich gegen dich habe, Isabel und so weiter. Und bei mir, du siehst alles auf dem Gesicht. Ich kann nicht mich irgendwo verstellen oder so. Ich bin, wie ich bin. Und komme ich hoch. Und der Pastor sagt, geht's? Sag ich, nein, es geht nicht. Was sagst du? Ich habe gesagt, ich habe eine schlechte Botschaft für die Gemeinde. Hör gut zu, es ist verrückt. Und du machst Sachen, wenn du prophetisch bist, du weißt gar nicht, was du machst. Du bist so im Geheimdienst, dass du gar nicht weißt, was du machst. Nein, ich weiß, hör gut zu, ich gebe euch ein Beispiel. Und dann bin ich da, ich sollte in diese Gemeinde die Isabel konfrontieren. Und was mache ich? Ich sage in der Gemeinde, so, ich habe eine harte Botschaft für euch, ich will euch gar nicht sehen und ich werde predigen, ich werde gegen die Wand predigen. Hör gut zu, und nachher wird ihr verstehen, warum. Ich wusste nicht, warum, dass ich das mache. Ich habe einfach diesen Eindruck und ich habe es einfach gemacht. Dann habe ich gegen den Wein gepredigt, nach 3/4 Stunden gegen Isabel und so weiter. Der Hälfte von der Gemeinde ist vorne auf die Knie, die ganze Junge und so weiter und so weiter. Ja, warte, ist noch nicht fertig. Dann, ich habe keine Zeit gehabt, ich musste schnell gehen, weil ich habe Zug. Jemand von der Gemeinde hat mich schnell an den Zug gebracht. Und im Zug, du störst die Gemeinde, papapap, kritisch und so weiter. Der Feind kommt und greift dich volle Kanne an. Oft, wenn ich war, wo Isabel war, ganz wichtig auch, versucht doch Streit zu haben mit meiner Frau. Aber das werden wir später erklären. Aber ich weiß nicht, ob ich euch das sage. Und ja, ich will sehen. Und dann bin ich im Zug voll Angriffe, alles Mögliche. Und dann komme ich nach Hause, 2-3 Tage habe ich voll Angriffe gehabt und dann ruft mich der Pastor an. Ich sage, ja, wie geht's? Er sagt, ja, es geht, aber ein Ältester hat zu den Jungen gesagt, sie können miteinander schlafen. Und mein Sohn hat mit der Lobpreisleiterin geschlafen, sie sind nicht verheiratet. Ne? Und der Älteste hat seine Tochter hat ein Zimmer gemacht mit Bett und so weiter. Wenn sein Freund kommt, weil sie müssen ja ihre Erfahrungen machen. Und hört gut zu jetzt. Jetzt kommt das Schlimmste. Ihr könnt euch erinnern, ne? Ich war gegen die Wand. Der Älteste hat gegen mich gebetet während der ganzen Gottesdienst, dass sie aufhört zu reden. Versteht ihr, wenn ich vielleicht das gesehen hätte, hätte ich vielleicht reagiert. Ich weiß es nicht. Das war voll Hexerei. Volle Kanne Hexerei. Das ist alles Teil vom Prophetischen. Ich will euch nicht entmutigen, aber es ist wichtig, dass ihr die Wahrheit wisst. Versteht ihr? Bist du bereit, den Weg zu gehen? Es ist herrlich, Halleluja. Ist nicht einfach, aber es ist herrlich. Ja, es ist nicht einfach, aber es ist gut. Es ist gut. Ich liebe das. Kampf, Halleluja. Halleluja, ich liebe das. Weil ich weiß, dass der wie in mir ist, ist stärker als diese Welt. Halleluja. Und er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Halleluja. Und Gott braucht manchmal verrückte Leute. Die Propheten manchmal, das sind schon speziell. Ne? Ich war jetzt, zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Versammlung, waren circa 20 Pastoren, der Ambassador von Israel und der Rabbin von Paris war da und so weiter und so weiter, waren 20 Pastoren. Und da war einer, der ist auch in arabischen Ländern und so weiter, ein Mann, wie Sachen macht, der wird jetzt schauen, wie Gaza wieder aufgebaut wird und so weiter. Und waren wir ganze Clique, so zusammen. Und ein Freund, der ist Araber, er ist ein Verrückter, aber sehr gut, ist mein Freund. Er ist verrückt, aber er ist sehr gut. Und ich war mit ihm in Libanon und ist er zu diesem Mann gegangen und hat gesagt, du, weißt du, wo der war? Da war ich in Tyr und Sidon. Hört gut zu. Und der andere schaut mich so an, du warst in Tyr und Sidon? Die Araber trauen sich nicht, dahin zu gehen. In Libanon ist der Sitz von der Hezbollah. Und da habe ich das Evangelium gepredigt. Ich kann euch Sachen erzählen, ist echt verrückt. Das Evangelium voll gepredigt, 50 vermummte Frauen und so. Das war echt, ja, das war verrückt. Und dann, aber ganz kurz noch, wichtig, Tyr und Sidon. Wer war da? Isabel. Und jetzt ist der Hezbollah. Feind Gottes. Interessant, da. Und während ich durchgefahren bin, es ist genau, oder was Wichtiges. Ich habe ganz viel Sachen gelernt in dieser Reise. Was macht der Hezbollah auf der Straße? Der ganze Teil, wo sie sind, sind überall Banner. Für die geistige Welt, das ist unser Territorium. Banner sind wichtig. Am Anfang wieder, oh, was machen die mit den Banner? Die Klima ist an, warum wollen sie Wind machen und so weiter. Ja, ich war immer ein bisschen gegen Banner. Ich habe gedacht, oh, ich habe nicht verstanden gehabt und so. Und dann habe ich Offenbarung gekriegt und denke, okay. Aber manche machen schon ein bisschen Sachen, wie nicht im Geist sind, aber okay. Gott ist ein Vater und Kinder spielen und ist okay. Ja, es ist so. Mit der Zeit, am Anfang war ich sauber, das ist von Gott. Und jetzt wirst du locker mit der Zeit. Kannst loslassen. Einmal mit dem Banner. Ich habe einen Freund, der hat immer Banner gemacht. Aber manchmal ist er im Geist, boah, da geht's ab in die geistige Welt. Du spürst, es ist etwas, es ist echt stark. Er hat wirklich was. Und dann war ich eingeladen von Foursquare. Foursquare, die Bewegung, Gemeinde. Der Hauptleiter von Amerika war da, in Frankreich. War da eingeladen und so. Und mein Freund kommt mit dem Banner. Und er fängt dann mit dem Banner zu machen und so weiter während der Lobpreis. Und bam, haut voll auf den Hauptleiter, auf den Schädel mit dem Banner. Und ich denke, oh nein, die Probleme schon wieder, die fangen wieder an. Und dann, oh, wo soll ich mich verstecken? Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh, das war heftig, aber es ist gut gegangen. Er war locker. Vielleicht hat er es gebraut, ich weiß auch nicht. Vielleicht war es prophetisch. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt Spaß. Was kann ich euch noch mitteilen über das Prophetische? Ja, ganz. Manchmal wird uns ganz wichtig, schreibt auch Sachen auf. Zum Beispiel auch, ja, das ist auch ganz wichtig, wenn ihr über Leute prophezeit, ich habe gern, wenn ein Leiter dabei ist oder jemand, der Verantwortliche von der Gemeinde. Warum? Ist einfach ein Schutz im Prophetischen. Weil ich habe schon Leute gesehen, ja, er hat das und das gesagt, habe ich niemals gesagt. Weil ich bin verantwortlich für, was ich sage, ich bin nicht verantwortlich für das, was die Leute verstehen. Und wenn Leute Verletzungen haben oder so weiter, können sie etwas verstehen oder interpretieren, wenn ich gut ist, deswegen, oder ein Aufnahmegerät, oder jemand von der Gemeinde, wie dabei ist, ein Verantwortlicher. Okay? Das sind alle Schutzmaßnahmen für den prophetischen Dienst. Manche sagen ja, der Prophet ist da, er zerstört, und ja, wie es in der Bibel steht, er haut runter und so weiter, Jeremia 1. Aber wenn ein Prophet Sache runterhaut, wenn er nicht wieder was aufbaut, ist kein Gleichgewicht. Manchmal muss man Sachen konfrontieren, aber immer die Lösung haben. Immer die Lösung haben. Gott hat immer eine Lösung. Ganz wichtig für einen Prophet: Lass das Herz vom Vater in dir sein. Die Leute brauchen das mehr als alles andere: das Herz des Vaters. Dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind. Auch wenn sie korrigiert sind, sogar wenn man Korrektur bringt, ganz wichtig ist, das Herz des Vaters mitzuteilen. Weil Gott korrigiert uns, weil er uns liebt. Wenn uns Gott nicht mehr korrigiert, sind wir Bastard. Aber der Teil, dass uns Gott korrigiert, ist ein Beweis, dass wir Söhne sind. Der prophetische Dienst ist ein ganz wichtiger Dienst. Ganz wichtiger Dienst. Der prophetische Dienst, wenn du ein Prophet bist, du bist nicht zufrieden mit dem Statu quo. Du wirst immer oft gegen das Statu quo gehen, weil du siehst, was Gott vorhat. Und Gott hat immer mehr vor, als wir manchmal denken oder glauben, was möglich ist. Weil Gott kann mehr tun, als wir denken. Amen. Und Gott hat immer mehr vor. Und deswegen, oft, Propheten sind manchmal Unruhestifter. Und deswegen sind sie manchmal nicht geliebt. Nicht immer, aber manchmal. Und ein anderer Teil, wie wichtig ist im Prophetischen, dass du lernst, mit der anderen Dienst zu arbeiten, besonders mit Pastoren. Und dass die Pastoren lernen zu arbeiten mit den Propheten. Das ist auch der Teil. Ja? Weil der Pastor ist anders. Du kommst als Prophet, du siehst, Gott will das und das machen. Und der Pastor sagt, mach langsam. Und du, die wollen das Werk Gottes hindern. Und die trauen sich nicht und die sind in ihrem Status quo. Was ist denn da los? Aber der Pastor kennt seine Schafe. Er weiß, was sie ertragen können und was sie nicht ertragen können. Und da musst du lernen, mit dem Pastor zusammenarbeiten. Weil du bist schon da vorne und der Pastor ist dahinter und denkst, was macht denn der, du? Das darf doch nicht wahr sein. Aber du kannst nicht die Leute an die Front bringen, wenn sie verletzt sind. Versteht ihr, wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit zwischen den Diensten? Und da braucht man Reife, da braucht man Demut. Demut ist wirklich, wirklich der Schlüssel. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen ein wahrer und ein falscher Prophet? Ein falscher Prophet macht nie Fehler. Er ist nicht demütig genug, um zu erkennen, dass er Fehler macht. Versteht ihr, was ich meine? ich kann Fehler machen. Ich habe kein Problem, wenn ich Fehler mache. Aber wie reagiere ich, wenn ich korrigiert werde? Wie reagiere ich, wenn Kritik positive Kritik ist, wie mich aufbaut? Wie reagiere ich auf das? Das ist wichtig. Ich kenne Propheten, die haben sehr starke Gabe. Ich werde sie nie einladen. Nie. Weil die Gabe, die bringt dich an die Spitze vom Berg. Die Bibel sagt, die Gabe öffnet die Tür bei den Königen, bringt dich vor die Könige. Die Gabe bringt dich auf den Berg. Aber was macht, dass du auf dem Berg bleibst, ist dein Charakter. Deswegen erlaube Gott, dein Charakter zu arbeiten. Erlaube Zerbruch. Zerbruch ist so notwendig, ist total notwendig. Wir müssen Zerbruch werden von unserem Stolz, manchmal von unserer Vorstellung, von unserer Rechthaberei oder Besserwissen und alles, was in uns sein kann manchmal. Die Älteren nicken, ne? Die wissen, um was es geht. Ne? Es ist wirklich so. Wie ich vorher erwähnt habe, in der Wüste lernst du Sachen, wie du nicht woanders lernen kannst. In der Wüste ist so ein Segen. Die Wüstezeit haben wir so viel geholfen, jetzt im Dienst. Und es gibt Wüste und Wüste. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt und manche lehren, ja, du brauchst nicht mehr in die Wüste, Jesus hat das überwunden für dich und so weiter, das ist alles Käse. Aber in der Wüste, was entscheidet ist, wie lange bleibst du? Gott wollte 11 Tage. Dass Israel durch die Wüste geht. Sie waren 40 Jahre wegen ihrer Ungehorsam, wegen ihrer Unglaube. Und das ist auch ein Teil. Wie lange bleiben wir? Ich habe mal jemanden gehabt, ich bin in die Wüste. Ich hätte ihn könnte schütteln. Wirklich, das ist mir echt. Der Mann hat eine ganz hohe Schule gemacht in Frankreich. Er könnte, ich schätze, 15.000, 20.000 Euro verdienen. In der Wüste kein Geld und so weiter. In der Gemeinde, wo ich war damals, ich habe gekocht. Ich bin ja Koch vom Beruf, habe gekocht für alle. Und dann hat es 20 Mark gemacht, oder ich weiß nicht mehr, ungefähr so 20, ich sage jetzt was ungefähr, 20 Mark pro Person. Das ist zu teuer, das geht nicht und so weiter und so weiter. Ich bin in die Wüste und so, habe ich gesagt, geh raus, warum bist du in der Wüste? Ja, und dies und zell. Habe gesagt, weißt, im Grunde genommen, du bist 20 Jahre in die Wüste, weil du ungehorsam bist, weil du stur bist, weil du glaubst, du bist intelligenter als die anderen. Und das ist einfach die Wahrheit. Deswegen bist da hat nicht mehr mit mir geredet. Ich kann es nicht verstehen. Der war sauer auf mich, aber ich glaube, er ist immer noch in der Wüste. Aber versteht ihr, wie man eine Lüge glauben kann und etwas verherrlichen kann, Lehre bringen kann in ein Extrem oder eine andere Extreme. Der Feind wartet uns immer in der Extreme. Immer. Und das geht über Glaubelehre, über Heilung, über Befreiung. Ich mache seit 30 Jahren Befreiung. Ich habe schon ein bisschen Ahnung. Aber ich habe gemerkt, dass Leute wie nur ein Teil tun, oft zu weit gehen und sie falsch liegen. Ich kenne Leute, die machen Befreiung, die sehen überall Dämonen, die es gar nicht gibt. Ich werde den Kopfkissen-Dämon austreiben, nein, steh auf und am Morgen ist kein Kopfkissen-Dämon. Einmal, ich hoffe, ich schockiere euch nicht, einmal ist ein Mann zu mir gekommen, er sagt, Pastor, ich habe ein Problem, ich muss immer mit Frauen schlafen. Ich habe einen Dämon, können Sie austreiben? Ich habe gesagt, nein, das nächste Mal, dass du kommst, ich schneide das Ding ab. Er ist nie wieder gekommen. Ich weiß nicht, ob er aufgehört hat oder ob er Angst gehabt hat. Er ist nie wieder gekommen. Und ich habe gelernt, es gibt 4 Bereiche. 4 Bereiche, weil am Anfang habe ich voll Befreiung gemacht. Ich war total bekannt in Frankreich für Befreiung, total überall eingeladen. Befreiung, Befreiung, Befreiung. Habe selber Seminare, Leute sind gekommen, war immer voll. Aber nach gewisser Zeit habe ich gesagt, du, die Leute waren schon bei Befreiung. Und die waren im letzten Seminar und im letzten Seminar und im letzten Seminar. Was ist da los? Und habe ich angefangen, Gott zu suchen. Und ich hab festgestellt, dass es 4 Bereiche gibt. Erstens, Dämonen treibt man aus. Der zweite Teil ist, das Fleisch wird gekreuzigt. Der dritte Teil ist, die Verletzung werde geheilt. Und der vierte Teil, die Gedanken werde erneuert. Und es ist wichtig, dass dieser ganze Bereich bearbeitet wird, nicht nur Dämonen. Zum Beispiel, wie ich Ihnen gesagt habe, ich habe Geist der Ablehnung gehabt, das war heftig. Ich war im Verkauf und überall, wo ich hingegangen bin, und normalerweise, ich habe immer verkauft, überall, wo ich hingegangen bin, den ganzen Tag, ich habe nichts verkauft. Ah, mir ist nicht gut gegangen. Und dann, das hat Gott gebraucht. Gott ist clever. Und dann bin ich zu meinen Freunden gegangen, ich war frisch Christ. Sag ich, du, mir geht's überhaupt nicht gut, könnt ihr für mich beten? Und die Leute waren bei Ulf Eckmann damals in der Gemeinde, Korabascha, Kabala, Schweden, die waren so Kämpfer. Und dann, die Frau fängt an, Korababa, in Jesu Namen gehen. Und dann habe ich so gezittert und der Dämon der Ablehnung ist gegangen. Der Dämon ist gegangen, aber die Verletzung von der Ablehnung und meine Gedanken, dass ich nicht geliebt bin, abgelehnt und so weiter, das musste erneuert werden. Weil schon hat der Feind wieder eine Eingangstür. Ja? Wenn du immer glaubst, dass du nicht geliebt bist und so weiter. Also ganz wichtig, Charakter. Charakter ist Priorität, nicht die Gabe. Und ganz wichtig, sei demütig. Ist ganz wichtig. Ich habe Leute, wenn ich Prophetenschule angefangen habe in Frankreich, haben wir Leute, ja, Prophetenschule gibt es nicht in der Bibel. Und wenn man die Gabe hat, man braucht nicht und so weiter und so weiter. Voll stolz. Sei belehrbar. Das ist ein Teil von Demut, belehrbar zu sein. Sei immer belehrbar. Heute Abend habe ich wieder 2 Bücher gekauft. Ich will immer lernen, suchen, lernen. Das ist auch manchmal das Problem mit Propheten. Der prophetische Geist ist ein suchender Geist. Ja? Und manchmal, du kannst suchen und so, du willst Offenbarung haben und du suchst und du suchst und du suchst. Aber das Problem, du suchst manchmal Manifestationen, du suchst vielleicht Leute zu beeindrucken. Was weiß ich, was du suchen kannst. Unser Herz manchmal ist krumm und schief, manchmal die Motivation. Aber unser Ziel ist, ihn zu suchen. Und dann gibt er uns alles, was wir brauchen. Ich habe nie ein Erlebnis gesucht. Ich habe immer Gott gesucht. Und während ich Gott suche, hat mir Gott Erlebnis geschenkt. Engel gesehen, war im Himmel ein paar Mal. Kann euch ganz viel Geschichte erzählen. Und das ist alles Gnade. Und ich habe nicht die Sache gesucht, ich habe Gott gesucht. Weil Gott offenbart Sachen, was das Auge nicht gesehen hat, was das Ohr nicht gehört hat. Gott offenbart an die, die ihn lieben. Das Wichtigste ist, ihn zu lieben. Das Wichtigste ist nicht der Dienst. Das Wichtigste ist, ihm nachzufolgen. Amen. Wie viel Zeit haben wir noch? Viertelstunde. Was hast du lieber? Frage vielleicht, dass die Leute Fragen stellen? Oder lieber beten? Was ist dir lieber? Beten? Okay. Okay. Betet. Könnte vielleicht jemand an das Klavier gehen? Ah ja, ich zeige euch, wie es geht zu prophezeien. Ist ganz einfach. Könnte vielleicht jemand an die Musik oder Gitarre oder Klavier oder irgendwas? Vielen Dank. Wie prophezeit man? Achtung, Achtung. Die Leute machen alles kompliziert, aber es ist ganz einfach. Wer hat noch nie prophezeit? Sie haben noch nie prophezeit? Okay. Kommen Sie bitte nach vorne. Kommen Sie mal bitte nach vorne. Ich lerne euch zu prophezeien. Wisst ihr? Willkommen. Wisst ihr, der Teil ist, manchmal machen die Leute alles kompliziert und Religion ist kompliziert. Aber mit Jesus ist es so einfach. Okay. Ich werde jetzt das Mädchen rufen. Ja? Können Sie kommen bitte? Ja? Und Sie jetzt ganz locker. Entspannt euch. Jetzt kommen. Jetzt mache ich es hier. Ich zeige euch, wie man prophezeit. Ja? Okay. Und jetzt, wisst ihr, die Leute machen es kompliziert. Hört gut zu. Und jetzt, tun Sie einfach die Leute, die Person segnen, das Beste sagen, was Sie denken, was Sie wünschen für diese Person, sage Sie es einfach über diese Person. Willen Gottes bleibt oder hineinkommst und seinen Willen erfüllst, dass du eines Tages, wenn du bei ihm bist, er sagen kann, gut gemacht, meine Tochter. Und ja, dass du glücklich bist. Okay. Hast du es angesprochen? Ja? Seht ihr? Jetzt haben sie es prophezeit. Tja, wisst ihr, die Leute tun alles mystisch machen und alles. Es ist einfach. Auf der Straße manchmal, wenn ich evangelisiere, sage ich, die Leute, kann ich für sie beten, ja? Ich habe nichts. Ich sage, danke, Vater, für diese Person, ich segne sie und so weiter. Und auf einmal fange ich an zu prophezeien. Öffne deinen Mund und Gott wird es führen. Manchmal haben wir Vorstellungen, ja, danke schön, vielen Dank, danke an beide. Manchmal hat man Vorstellungen, wie die Sache sein sollte und man kompliziert alles. Ich kann mich ja, oder ein Ding auch wie, ah ja, das ist ja ganz wichtig im Prophetischen. Wenn ihr Leute seht, ihr müsst echt lernen, im Prophetischen nicht den Mensch zu sehen. Ganz wichtig. Ich habe schon Leute, wie gekommen sind, das war heftig. Und dann denke ich, oh je, die Person dies und zähl und jens. Denke ich, weil ich sehe irgendwo, ja, im Gesicht oder was weiß ich. Und dann fange ich an zu prophezeien und sage ganz tolle Worte. Und Gott hat mich so überführt. Boah, versteht ihr? Gott sieht die Person, sieht das Herz von den Menschen. Er schaut nicht, was der Mensch sieht. Gott sieht anders. Okay, ich habe nur was vorgehabt. Ah ja. Was ihr auch machen könnt, und ganz wichtig, bete noch. Vielleicht ganz wichtig, lernt zu beobachten. Ein Prophet beobachtet. Ein Prophet beobachtet. Ist prophetische Schule heute Abend, ja? Ein Prophet beobachtet. Warum? Gott spricht viel zu mir, wenn ich beobachte. Manchmal sehe ich etwas und gerade Augenblick von etwas, ein Gesicht, ein Gesichtszug von einer Person oder irgendetwas und Gott spricht zu mir. Und manchmal Gott spricht durch Objekte. Ich werde jetzt ein Beispiel nehmen. Ich schaue mich jetzt um. Okay? Ich schaue mich einfach um. Und ich sehe da einen Sack. Da, einen Rucksack. Seht ihr den Rucksack? Nein, nein. Bleiben Sie locker. Und ich schaue den Rucksack und sage, Gott, was meinst du damit? Und sofort kommt etwas in mein Herz. Es ist gut, dass ich ihre Last abgelegt habe. Es ist gut, weil sein Joch ist leicht, ist sanft und seine Bürde ist leicht. Seht ihr, immer mit dem Wort prophezeien. Ganz wichtig, auch mit dem Wort prophezeien. Aber ich schaue auf den Sack, ist nur ein Sack. Und dann, ich denke, was? Und ich spüre, dass Gott mir was sagen will durch diesen Sack. Hey, was ist da? Und wichtig, Kommunikation mit Gott ist nicht nur Schwätzen, ist auch Hören. Ganz wichtig, okay? Und dann Gott, was, zack, und seht ihr, wie es geht? Soll ich noch ein Beispiel machen? Okay, ist ganz einfach. Von wo kommen Sie? Kommen Sie von Philippinen? Von wo? Thailand. Okay. Während ich Sie angeschaut habe, ist wie wenn ich empfunden hat, dass Gott sie mich auf sie gelenkt hat. Und ich weiß nicht, ob es schon ist oder ob es kommen wird. Das ist ganz wichtig im Prophetischen, die Zeit ist immer schwierig, ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob es schon ist oder kommen wird. Aber auf jeden Fall, sie haben ein Herz auch für ihre Leute und für ihr Land. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt beten oder mehr oder in der Fürbitte sind oder tiefer in der Fürbitte gehen sollen in der Zeit, wie kommt. Weil es ist ein Kampf über dieses Land, es ist ein Kampf über diese Leute und Gott ruft Fürbitter. Gott beruft sie dazu. Spricht sie das an? Dankeschön. Seht ihr, ich schaue, aber ich höre. Ich höre in mir, ich höre den Heiligen Geist. Was willst du sagen? Ist das kompliziert? Ist das kompliziert? Ist nicht kompliziert. Ist nicht kompliziert, oder? Dann kommen Sie und machen Sie es. So mache ich meine Prophetenschule. Wisst ihr? Die Leute aus dem Boot rausholen. Weil die Leute haben oft Angst. Ich kann es nicht. Es ist zu schwer. Kommen Sie, müssen Sie keine Angst haben. Ja, Sie, nicht nur Narbach. Ja, kommen Sie bitte. Seht ihr, man muss die Leute, oder das ist der prophetische und der apostolische, die holen die Leute raus von ihrer Standard und sie bringen sie in den nächsten Standard. Amen. Okay. Ah, sehr gut, jetzt geht's los. Sehr gut. Okay, jetzt beobachten Sie und schauen Sie, wenn Sie was empfinden, wo Gott die Aufmerksamkeit macht, zum Beispiel eine Flasche, eine Jacke, Schuhe, egal was. Und dann frage sie einfach Gott, was willst du damit sagen? Oder eine Person, ein Gesicht oder irgendwas? Der Mann hier mit dem Bart und... Der Mann mit dem Bart? Mit dem Bart, ja, mit dem blauen Oberteil. Mhm. Du bist heute Abend hierher gekommen und hast dich gefragt, hoffentlich hat der Mann was auch für mich mitgebracht, weil ich brauche irgendwas ganz dringend. Und Gott sagt zu dir, du wirst alles bekommen, was dein Herz sich wünscht. Ich sehe dein Herz und ich sehe deine Gedanken und ich sehe dich schon länger und du bist in meinem Blickwinkel und du bist sogar mein Augapfel. Ja. Empfangen Sie das? Können Sie das empfangen? Ich habe voll Salbung gespürt, wenn sie prophezeit hat. Prophezeien Sie oft? Sehr gut. Weitermachen. Seht ihr? War total stark, oder? War total stark. Aber man muss einfach einen Schritt tun. Er aufs Wasser laufen. Halleluja. Jeder sollte prophezeien. Apostelgeschichte sagt, wir sind die Söhne der Propheten. Der Prophet ist da, um die Leute zu lernen, ins Prophetische zu gehen. Die Stimme Gottes zu hören, das ist eine von der nicht die Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe ist ein Freund sein von Gott. Aber der zweite Teil ist, die Leute freizusetzen im Prophetischen. Oder manchmal muss man die Leute rausholen. Ja, seht ihr? Ist einfacher, oder? Ja, traut sich niemand mehr zu sagen. Ne? Aber seht ihr, wenn, man muss trainieren. Nicht nur die Lehre haben, man muss auch Interaction haben. Ja? Okay. Okay. Okay, Gott, wie geht's weiter? Seht ihr? Ja, sie. Ich habe gesehen, wenn die Dame in der Jacke so, gelbe Ding da. Sie, ja, sie. Ja. Ich habe sie angeschaut, sie haben gleich auf die Seite geschaut und sie ist ein bisschen rot geworden. Oh. Hoffentlich bin ich nicht da. Komm, wenn kommt die Entrückung? Aber schauen Sie, ich gebe euch ein Beispiel jetzt. Ich habe die Uhr geschaut da oben und auf einmal schaue ich auf Sie und sage, was ist die Verbindung zwischen die Uhr und Sie? Und es sind Sachen, wie Sie schon lange warten und wie lange noch, wie lange noch. Stimmt das? Gott sagt Ihnen Geduld. Ich forme dich. Ich habe das Beste für dich vor. Vertrau mir einfach. Mach dir keine Sorge. Wirf alle Sorge auf mich. Suche mich, das ist das Wichtigste. Weil ich bin dein Schatz. Wie der Schatz im Acker, er ist der Schatz im Acker. Und er ist euer Schatz. Und in dem, dass sie mehr und mehr diese tiefere Gemeinschaft haben mit ihm, werde sich Sache in sie verändern. Ihre Sicht wird sich verändern. Und manche Erwartungen werden auch verändert werden. Und sie werden sehen, sie werden eine glückliche Frau sein und nicht mehr schauen auf den Mangel, sondern schauen auf alles, was ich jetzt schon habe. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Seht ihr, wie einfach es ist? Mit Objekten immer schauen, ja, einfach umschauen. Manchmal, zack, zum Beispiel, einmal war frisch bekehrt und sein Vater ist so und sein Sohn rennt zu ihm und ich schaue das und Gott sagt, so bin ich ein guter Vater. Und die Kinder sollen zu mir kommen. Ganz im Natürlichen spricht Gott. Und das einfach, dass ihr das lernt. Ja? Weil mein Ziel ist, ich kann über jede einzelne prophezeien. Ich könnte jetzt kommen, ich kann über jede einzelne prophezeien. Aber ich bin nicht mehr da nachher. Oh, ich muss Thierry anrufen. Pastor, Thierry wieder reinladen und so weiter und so weiter. Es ist viel besser, wenn ihr lernt, reif zu werden. Amen. Amen. Okay, noch ein letztes Beispiel, glaube ich, oder ist vorbei? Noch ein, zwei Beispiele? Okay. Halleluja, danke Jesus. Geht's? Sehr interessant. Ich habe sie angeschaut und sie sind ganz allein so da. Was? Seht ihr die Situation, wie ist das Natürliche? Und frage Gott, was sehe sie da? Und dann denke ich, sie ist allein da. Und Gott wird sie begegnen in ihrer Einsamkeit, wo sie einsam sind, wo sie sich vielleicht verlassen fühlen, wo sie sich ganz allein fühlen. Er ist da und er wird sie nicht verlassen. Er hält sie in seine Hand. Er hat ihren Namen in seine Hand geschrieben und sie sind seine Prinzessin. Sie sind total geliebt von Gott. Und er möchte, dass sie lernen, sich anzunehmen, wie sie sind. Ich sehe wirklich eine Krone auf sie. Ich sehe das im Geist. Sie haben wirklich eine Krone auf sie. Sie sind eine Königstochter. Amen. Und er hat sie wunderbar gemacht. Er hat sie geschaffen im Mutterleib. Und er hat sie wunderbar gemacht. Amen. Seht ihr, wie Gott den Natürlichen gebraucht, um ein Verständnis zu geben? Ich habe die Frau allein gesehen. Dann ist sie allein auf der. Und auf einmal sehe ich schaue auf die Frau. Ich sage, Gott, was soll ich sagen? Und schaue auf die Frau und sehe, oh, die ist allein. Auf der Bank, da ist niemand da. Hinter sie ein bisschen. Und dann kriege ich das Wort einsam. Und dann, was mache ich? Ich habe nur ein Wort. Ich fange an, und da ist auch der prophetische, man fängt an manchmal mit einem Wort und man setzt dann einen Fluss frei und fängt man an zu prophezeien, okay? Manchmal habe ich den ganzen Satz, manchmal sehe ich mich, das kommt auch vor. Ich war zum Beispiel in Afrika, in Uganda und ich war eingeladen auf eine Jugendkonferenz und ich habe mich vorbereitet, wie immer im Gebet, ich sage, okay Gott, was ist die Botschaft, was soll ich machen? Und ich habe mich gesehen, vor den Jugendlichen auf die Knie gehen, um Vergebung zu bitten für ihre Väter, dass sie ihn in den Arm genommen haben und so weiter. Ich kann euch sagen, es hat geschrien, Befreiung, alles Mögliche. Gott hat total gewirkt. Seht ihr, manchmal hat man ein Wort, manchmal ein Bild, manchmal weiß man, weil das ist das Prophetische, ich tue nur, was ich sehe, was der Vater tut. Und ich sage nur, was, ja. Das ist diese enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ist nicht ganz wichtig auch, ich bin nicht Prophet, ich bin besser wie die andere oder irgendwas. Bist wie jeder andere, ist nur eine Gnade. Du bist nicht besser, nicht schlechter. Wir sind alle gleich und alle geliebt von Gott. Vater, ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir für die Schüler, Vater. Und ich danke dir, Vater, dass du sie segnest. Ich danke dir, Vater, dass was auf mein Leben ist, dass es kommt über diese Leute in Jesu Name. Ich setze das frei. In Jesu Name. In Jesu Name. Empfangt einfach. Empfängt. Es sind Leute hier auf dieser Seite. Ich sehe, ihr empfangt jetzt wirklich die Gabe der Geisterunterscheidung. Ist die Hauptgabe in meinem Leben. Also die, wie am meisten entwickelt ist. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Ihr wird Sarah sehen, ihr wird Engel sehen, aber ihr wird auch Dämonen sehen. Ihr wird unterscheiden können. Ihr müsst keine Angst haben. Wenn das kommt, fragt nicht, ob es von Gott ist. Es ist von Gott. Es sind mehrere Leute auf dieser Seite. Ich sehe da hinten mehrere Leute. Wie das jetzt empfange in Jesu Namen. Empfängt in Jesu Namen. Empfängt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, dass du der prophetische freisetzt in den Leuten. Halleluja. Halleluja, dass du haust auf die Gabe, wie da sind, wie vielleicht am Schlafen sind oder vielleicht, wo sie vielleicht, es ist ihnen verboten. Ich glaube, Leute hier, ich kann bitte aufstehen, wer das ist. Leute, wo man verboten hat zu prophezeien, Leute, wie man total runtergedrückt hat und wo die Gabe sich nicht entfalten könne. Es sind mehrere Leute da. Wer ist das? Bitte steht auf, dass ich für euch beten kann. Mehrere Leute, mindestens drei. Ja? Ja? Ist noch jemand da? Drei. Wer ist das noch? Steht auf, ist ein Moment, wo, ist ein Rema-Moment, wo ihr was empfangen könnt, wo ihr Leben sich verändert kann. Ich sehe, wie wenn man so wie einen Deckel drauf gemacht hat und nein, du darfst nicht prophezeien. Ja, sehr gut, danke. Vater, ich danke dir. Erstens, ich bitte euch um Vergebung für die Person, die das gemacht hat. Und ich zerbreche diese Worte über euch in Jesu Namen. Ich zerbreche diese Lüge, dass du nicht prophezeien darfst, dass du nicht reden darfst. Ich zerbreche das in Jesu Namen. Und du darfst prophezeien. Und du darfst Fehler machen. Du darfst. Ich sehe wirklich eine Person, wie Feuer da ist in seinem Mund. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, was ist. Einen Augenblick bitte. Und Gott wird ein Feuer machen auch in deinen Mund. Wenn du prophezeist, es wird Sachen zerbrennen bei den Leuten, es wird Festungen niederreißen, es wird Bindungen wie brennen loslassen. Ist jemand da? Ich weiß nicht, ob die Person wie offen gestanden war. Wer war das? Wer ist hier gestanden? Könnt ihr nur mal aufstehen? Sind Sie die Einzige? Ja, ihr beide. Ich glaube, er ist für Sie, dass Gott wie ein Feuer machen wird in Ihrem Mund. Und er wird über Leute prophezeien und sie werden freigesetzt. Übernatürlich von Gott. Sie werden nur reden. Weil Gott ruft sie auch in Fürbitte. Gott ruft sie auch in die Fürbitte. Aber es gibt mehr. Sie sind in einem Niveau von Fürbitte, aber Gott will weiterbringen. Und diese, nein, die Dame hinter Ihnen. Und dieses Niveau, ihr werdet den Schmerz Gottes spüren in Ihrem Herzen. Es wird wie eine Last kommen. Und diese Last ist da, weil Gott sein Herz mit Ihnen mitteilt. Und dann, Gott möchte, mache sich keinen Gedanken, auch wenn manchmal so wie eine Depression kommt oder irgendwas, Gott möchte, dass sie für jemanden beten, dass diese Person frei wird von Depression. Und Gott möchte, dass sie beten und der Beweis, dass die Gebete gehört sind und nicht nur gehört, dass es zu Ende ist, die Fürbitte, sie werden einen tiefen Frieden haben. Das wird der Beweis sein, dass sie durchgeboren sind im Gebet und die Leute freigesetzt hat. Amen. Dankeschön. Halleluja. Amen. Vielen Dank, lieber Thierry. Halleluja. Jetzt wisst ihr, wie einfach es ist. Preist den Herrn. Wir haben ja hier bei uns in der Glory Life Schule, wir haben letzte Woche damit begonnen, mit dem Thema prophetischer Dienst. Und werden die nächsten Wochen da weitermachen, aber bei diesem Thema. Und es wird auch darum gehen, dass wir ganz konkret einfach auch aktivieren. Deswegen war es schon mal sehr gut heute Abend auch. Es war jetzt eine Aktivierung, die ich jetzt noch nicht kannte, mit dem auf den Sack schauen und dann, okay, super, sehr gut. Da können wir gleich noch eine weitere Aktivierung einfügen in unser Programm. Ja, aber wir werden viel aktivieren die nächsten Wochen auch und noch einiges lernen, auch über den prophetischen Dienst. Und Thierry hat uns heute Abend schon aus ganz vielen verschiedenen Baustellen des prophetischen Dienstes viele Einsichten gegeben und super einfach auch immer, wenn es mit dem eigenen Leben in Verbindung steht, dann wird es richtig plastisch und praktisch und auch lustig und das kann man sich gut merken. Was lustig ist, kannst du immer gut merken. Ja. Ist ja immer das, was du nach einer Predigt noch weißt, sind meistens die lustigen Sachen. Ja. Manchmal vielleicht auch irgendwas ganz Tragisches oder so, aber deswegen einfach vielen Dank, ja, das hat uns, denke ich, wirklich weitergebracht auch. Und da können wir drauf aufbauen. Halleluja, die nächsten Wochen. Und so, wie es das Wort Gottes sagt, wie Paulus sagt, ich will, dass ihr alle weissagt. Amen. Also das ist das Ziel. Ein prophetisches Volk. Nicht lauter Propheten, aber ein prophetisches Volk. Amen. Und das wollen wir hervorkommen sehen, immer mehr im Leib Christi, ein prophetisches Volk. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist auch Teil eines prophetischen Volkes. Ja, du bist prophetisch. Ja, wir sind alle prophetisch, wir sind alle auch apostolisch, wir sind alle einfach von diesen Grundlagen, Salbungen von Jesus. Wir haben alle etwas davon und das soll geweckt werden. Preist den Herrn. Amen. Okay, und jetzt wollen wir noch säen, gemeinsam heute Abend zum Schluss hinein, auch in den Dienst von Thierry, weil das Wort sagt in Matthäus 19, Vers 41, sagt, wenn wir einen Propheten empfangen in eines Propheten Namen, dann werden wir eines Propheten Lohn empfangen. Also lasst uns heute Abend wirklich in einen prophetischen Dienst hinein säen, einfach indem wir diesen Dienst ehren, indem wir diese Salbung ehren, weil dann werden wir einfach auch von dieser Salbung empfangen. Es ist immer so, was wir ehren, davon werden wir empfangen. Also manchmal ist es tatsächlich so, ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, wenn ich spezifisch in Dienste gesät habe, wo Gott mir gezeigt hat, wie teilweise, weißt du, ja, ich weiß, man kann sich nichts kaufen, aber ich habe teilweise wirklich gesehen und erlebt, ich habe in was hineingesät und bumm, hat sich die Salbung begonnen zu manifestieren in meinem Leben. Es ist so. Ja. Es ist einfach das Prinzip von Saat und Ernte. Es ist nicht das Prinzip von Kaufen, sondern es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Deswegen einfach frag den Heiligen Geist, was soll ich heute Abend in diesen Dienst hineinsehen? Wir wollen den Thierry segnen, auch für seinen weiteren Dienst. Der geht ja noch an viele andere Orte und an manchen Orten, wir haben vorher mal darüber gesprochen, an manchen Orten ist es so, da gibt's, da wird überhaupt keine Sammlung eingenommen für ihn. Ja, das gibt es auch. Ja. Und die Leute gleich von Anfang an sagen, kriegst kein Opfer. Ja. Und also es gibt interessante Orte, ja. Aber hier ist es nicht so, sondern wir sehen es als eine Ehre an, wenn wir säen dürfen in einen prophetischen Dienst, weil dann werden wir von dieser Salbung empfangen. Also frag den Heiligen Geist, was soll ich säen? Und dann tust du, was er dir gezeigt hat. Wir geben die Eimer durch. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet, wie du säen kannst über online. Du kannst überweisen, du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Einfach tu gerade jetzt das, was er dir zeigt. Halleluja. Okay, lass uns die Eimer durchgeben. Und während wir es durchgeben, wie immer in unseren Veranstaltungen, während die Sammlung eingenommen wird, hören wir ein paar Zeugnisse, was Gott tut. Wir hatten ja jetzt am Dienstag auch wieder Gloryhäuser bei uns hier bei Glory Live. Und da passieren immer so viele wunderbare Dinge. Hier sind ein paar Zeugnisse aus den Gloryhäusern jetzt von den letzten paar Wochen. Einfach nur zwei, drei Sachen. Eine Gloryhaus-Teilnehmerin zum Beispiel betete für eine Frau mit einem Herzleiden. Gott hat das Herz dieser Frau geheilt. Eine andere Frau aus derselben Familie wurde von Leistenbruch und Schmerzen in der Wirbelsäule geheilt. Daraufhin haben drei Menschen aus dieser Familie Jesus in ihr Leben aufgenommen. Halleluja, so stark. Amen. Glory House. Okay, hier eine andere Frau hatte einen massiven Juckreiz. Eine Glory House-Teilnehmerin hat ihr ein gesalbtes Tuch mitgebracht hier aus dem Gottesdienst. Nach kurzer Zeit verschwand der Ausschlag. Preist den Herrn. Amen. Eine junge Frau hatte eine sehr große Zyste. Nach dem Gebet im Glory House ist diese Zyste viel kleiner geworden und nicht mehr spürbar. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Gott erhört unsere Gebete. Halleluja. Preist den Herrn. Ich habe noch viele weitere, aber ich glaube, ihr seid schon durch mit der Sammlung. Okay, also, nur eins geht noch. Okay, bis ihr soweit seid. Dann gebe ich euch noch eins weiter. Das ist auch stark. Der Vater von einer Glory House Teilnehmerin bekehrte sich diese Woche bei ihr nach 20-jährigem Gebet von ihrer Tochter. Der Vater besuchte zum ersten Mal einen Heilungs- und Wundergottesdienst in Hinwil im Januar, da waren wir in der Schweiz, Heilungs- und Wundergottesdienst gemacht, hat er zum ersten Mal den Heilungs- und Wundergottesdienst besucht. Jesus bewegte sein Herz und jetzt hat er sich letzte Woche nach 20-jährigem Gebet bekehrt. Amen. Ist das nicht stark? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Also, wenn du ein Zeugnis hast, was du erlebt hast mit Jesus, kannst du uns immer gerne einen Bericht schicken. wunder@glorylife.de ist die Adresse.